Willkommen bei den Weltraumaffen. Heute mit einem kleinen Schönen guten Tag, Sonderspiel. hallo. Hallo, hallo. Moin. Ja, ich würde sagen, ohne großes Gerede fangen wir gleich mal an, wa? Habe nun acht, John. Genau, wir schauen uns Ich verstehe den heute. Titel immer noch nicht. Wir schauen uns heute dieses Video hier an von der Republika. Und dann regle ich meinen Ton und mache ich es nochmal groß. Wir haben noch jede Menge Republika für euch Genau, hinten im keine Angst. Haus. Spätestens bis nächstes Jahr im Mai, wenn die nächste Republika ist, sind wir durch. Naja, halbe Stunde, bis man da alles besprochen hat, ne? Aber heute haben wir einen besonderen Leckerbissen für euch. Ich hab den schon gerochen, darum bin ich überhaupt da. Derzeit ist in vielen Teilen Europas die Erleichterung groß, nachdem die Rechtspopulistin Marine Le Pen nicht die Frankreich-Wahl gewonnen hat. Doch während wir halbwegs erleichtert sind, passiert im Netz schon wieder etwas Neues, Nein. ein neuer Anlauf der politischen Meinungsmache. Gestern früh, am Montagmorgen, also wirklich am Morgen nach der Frankreich-Wahl, ging es schon los. Auf der Webseite 8chan, wo sich Rassisten, Sexisten, Antisemiten tümmeln, Ja, aber tauchte auch nicht prompt nur, ne, ein sondern auch Schlachtruf auf. sondern Ja, auch von erzähl. der Gesellschaft Abgehängte, ja, Leute, die ihre seelischen Probleme dort besprechen, Transgender-Personen, Transsexuelle, Lesben, Schwule, generell Homosexuelle, also der Ansatz, den sie da gewählt hat, der wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, Agent ist böse, aber auch wenn dort Inhalte zu finden sind, die nicht jedem gefallen sind, die nicht jedem gefallen, findet man dort eine riesengroße Bandbreite von Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft. Im Endeffekt reduziert sie 8chan gerade auf Poll, würde ich sagen. Ja, und das Ja, ist halt schon. nicht richtig, weil 8chan ist halt Gesellschaft ungefiltert, könntest du sagen, so ohne einen Filter. Man tut sich streng nach dem amerikanischen Recht verhalten. Also das findest du auch nichts Illegales, solange es halt nach amerikanischem Recht legal ist. Also, Kannst du das Netzwerk noch nicht durchsetzen, ne? ja, wobei halt 8chan schon halt auch eine dubiose Ort ist. Also ich weiß nicht. Also wie gesagt, Gesellschaft ungefiltert, finde ich, trifft es am besten. Also Ja, Querschnitt einfach von allem, und was es gibt. aber gibt es da nicht auch so ein radikal linkes Pendant zu dem Lefty Boy gibt es Pole? auch, ja. Das ist übrigens einzigartig, also das findet man so in der Art nur auf 8chan bisher. Ja, da hast du recht, das ist quasi so die andere Seite des Spektrums, ne? Ja, was ja auch ganz interessant ist, ist das, was zu Gamergate-Zeiten passiert ist, als ja die Debatte auf 4chan quasi unterbunden wurde und die Leute dann auf 8chan migriert sind. Ganz genau, der zweite Exodus, ja, der dann dazu führte, dass 8chan aufblühte, bekannter wurde, und tja, dann später auch durch gewisse Personen in den Medien öfters mal erwähnt wurde. Sage ich jetzt mal neutral. Ja, und der Admin damals war ja auch häufiger mal dann in der Presse, der mit Der dem, Frederick Brandon der Hot Wheels, genau. genau, mit dem Spitznamen Hot Wheels, den er ja gehabt hat, weil er ja, ich glaube, schon per Geburt im Rollstuhl sitzt. Also schon Genau, der total hat behindert halt ist. einen halt genetischen Defekt, Glasknochenkrankheit und Zwergenwuchs und war dadurch halt eben seit immer schon auf Hilfe angewiesen, an Rollstuhl gebunden, und halt eben ein Programmierer. Ja, das hat er sich alles selbst beigebracht, bis er dann halt eben in den Beruf hineinkam und hat dann 8chan quasi gemacht. Ja, als er dann, ja, das ist eine längere Geschichte, ich will da nicht zu sehr ausholen. Der Besitzer hat mittlerweile gewechselt. Jetzt muss ich mal gerade nachdenken, wer war denn nochmal der momentane Besitzer? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ja, Hot Wheels ist auf jeden Fall eine Person, die man immer wieder mit 8chan in Verbindung bringt, beziehungsweise die so in einem Atemzug mit Agent genannt wird. Ein Posting, das schrieb: französische Niederlage, deutscher Sieg. Hier sieht man den Eintrag auf Agent. Ja, also, French lost, German victory. Wenn man, also Entschuldigung, aber wenn man anonymen Postings nicht mehr glauben kann, ja, wem denn dann? Ja, genau. Ja, also das ist ja... Noch schön da oben wunderbar, mit Quellenangabe, wunderbar. Falls du nochmal nachgucken willst. Ja, genau. Nicht archiviert, das ist aber faul. Tja, dass sie das gar nicht gemerkt haben, dass da ein Hitler dabei ist. Darf man das so zeigen auf der Republika? Ja, und vor allen Dingen ohne Triggerwarnung? Unten rechts in der Ecke, das werden wir gleich noch lernen, das ist der Schilling für das Buch von Frau Brodnik, Lügen im Netz. Was hier passiert ist, ein... Was kann... Ja, das Einblenden oder Lügen im Netz? Lügen im Netz. Und Einblenden auch und chillen. Und, ja. Also kauf mein Buch. Digitale Propaganda, ne? Irgend so ein Typ, der irgendwas postet, das ist Propaganda. Aber das, was die bei Republika machen mit den ganzen Politikern und Journalisten, das ist alles total. Aber du vergisst, Chris, über Edjan kann man so viele Menschen erreichen, die passen gar nicht auf die Republika. Ja, also Edjan muss man ja nur mal googeln und dann, oh, warte mal. Ja. Also so als Hintergrundwissen, Edjan wurde aus dem Google-Index genommen. Man kann die nicht googeln. Ja. Entweder man kennt den Link oder man kommt über. Man könnte über die Wikipedia-Seite, glaube ich, draufkommen. Ja? Wobei das fraglich ist, ob man die Seite besuchen möchte, nachdem man den Wikipedia-Eintrag gelesen hat. Naja. Einen Tag nach der Frankreich-Wahl. Die recht- und rechtsextremen User auf dieser Seite haben sich bereits schon wieder organisiert und gesagt, Frankreich haben wir nicht gewonnen, jetzt gehen wir Deutschland an. In dem Posting steht auch, we can do better, apply yourselves. Auf 8chan tummeln sich viele Trump-Fans, viele Mitglieder der Alt-Right-Bewegung in den USA. Wenn man ja, genau wie auf Reddit. Oder? Ja, oh ja, oder auf 4chan oder auf Facebook oder Twitter. Oder YouTube. Oder YouTube, ja genau. Die Seite aufruft, begrüßt einem gleich Hitler. Und diese Akteure haben schon versucht, in der Frankreich-Wahl mit Falschmeldungen, mit gefälschten Bildern, mit... Wir haben eine Österreicherin, die sich darüber beschwert, dass irgendwas mit Hitler assoziiert wird. Zitaten, Stimmung zu machen. Und dass solche Aufrufe durchaus ein Publikum erreichen, das sieht man ziemlich schnell. Am Montagmorgen, also gestern in der Früh, hat dann prompt ein englischsprachiger User ein Zitat von Martin Schulz ausgegraben auf Englisch. Das hier. Und geschrieben, kann das bitte jemand für mich auf Deutsch übersetzen? Und es dauerte weniger als eine Stunde, bis die deutsche Übersetzung da war, inklusive Bild. Oh mein Gott. Die Propagandamaschine läuft bereits und sie läuft nun Richtung Deutschland. Tja. Stimmt das Zitat oder stimmt das nicht? Ja. Wenn die wüsste, es gibt auf Agent den Deutschpoll und der ist jetzt, glaube ich, bei Edition 200 irgendwas jedenfalls, den gibt es schon seit mehreren Jahren. Ja, also hier jetzt irgendwie zu behaupten, im Internet gibt es ein Imageboard mit, weiß ich nicht, so und so vielen Usern und die nehmen sich jetzt Deutschland vor, da müssen wir aufpassen. Ja, das ist, wie kommt die da drauf? Also echt, das ist so ein Schwachsinn. Die überschätzt halt auch ein bisschen die Macht von den Chans. Also ich will jetzt die Chans nicht kleinreden, aber also der Fehler, an dem Zeitpunkt, der Fehler, den sie macht, ist. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, der Fehler, den sie hier macht, ist, sie möchte jetzt gerne zeigen im Internet, da gibt es so ganz böse Seiten, wo sich Leute organisieren und wir müssen aufpassen wegen Fake News, ja. Aber Agent ist halt wirklich super Nische, ne? Wie ich schon gesagt habe, die kannst du nicht mal über Google finden. Und klar, sicher bringt sie Agent als Beispiel, weil das besonders extrem ist, ne? Entfaltet schön die Wirkung bei den Leuten, die die Seite nicht kennen. Aber das kollidiert so ein bisschen mit dem, was sie vorhat. Ja. Ich glaube nicht, dass solche aggressiven Nutzer auf Seiten wie 8chan, 4chan, Reddit unbedingt erfolgreich sein müssen, aber sie schaffen zumindest eines. Sie stiften unglaublich viel Verwirrung und sie verbreiten unglaublich viel Falsches, das dann gekontert werden muss. Sie verursachen unglaublich viel Arbeit für alle von uns, indem wir dann nachrecherchieren dürfen, ob diese Zitate stimmen oder aufklären dürfen, was alles falsch ist. Moment so, mal, dann gibt es ja irgendwo wahrscheinlich außerhalb von 8chan dann einen Kanal, wo nur die Wahrheit gesagt wird und nichts gefärbt ist und ich nichts nachrecherchieren muss, oder? Die natürlich muss es ja dann irgendwo geben, ich habe den nur noch nicht gefunden. Ja. Weltraumaffen auf YouTube. Ja, höchstens. Also die könnte ich mir vorstellen, die sind ganz gut. Alternative Medien, ach nee, Fake News. Ja, Entschuldigung. Geh bloß weg mit alternativen Medien. So hatten wir uns das mit dem Internet vielleicht nicht vorgestellt, dass wir die ganze Zeit Neonazis hinterher recherchieren dürfen. Alter, das ist ja unfassbar. Wir, ne? Bewegen, ich mein, uns. Da bist du überall. Ohne Spaß, die Frau. Wir müssen irgendwelchen Leuten hinterher recherchieren. Halt die Fresse, mach's nicht oder mach's. Ja. Aber stell dich nicht hin und sag, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich kotze mich auch manchmal zu, dass ich SJWs hinterher recherchiere. Aber ich mach's ja auch irgendwo aus dem Grund. Irgendwie gerne, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich stelle mich ja dann nicht sonntags hin und sage, es tut mir so weh und leid, ich muss den hinterher recherchieren, weil die dumm sind, online und ungefiltert. Na, keine Ahnung. Gefälschte Zitate, wow. Als ob Wahlen mit einem Bild auf Facebook beeinflusst werden, wo ein falsches Zitat drauf ist. Ernsthaft. Naja, vor allem, ich meine, weißt du, so unfassbar, ne? Da treffen sich im Internet Leute, ja, die ungefiltert ihre Meinung kundtun, ne? Während man im echten Leben muss man ja mal auch teilweise aufpassen, was man so sagt, ne? Und damit meine ich jetzt nicht über die politische Sachen, sondern es geht einfach um Taktgefühl und Empathie, ja? Und ist doch klar, dass halt eben Leute sich im Internet treffen, wenn sie die Möglichkeit haben, ja, auf so einer Seite und dann halt eben auch sich mal ein bisschen auskotzen, dass es drastischer ausfällt, das. Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ja, eben, Wörter im Internet, also. Tun wir mit in eine Phase, in der Wahlkämpfe zu ziemlich brutalen Zeiten werden, in der generell ein hohes Level an Aggression herrscht und auch soll die Fresse Lagerbildung halten. Wahlkämpfe werden unschön und unsauber. Wie viele Tote gab es nach Trumps Wahl? Wie viele Tote? Früher gab es Tote nach Wahlen. Das gibt es heute nicht mehr so. Die Trump-Wahl war absolut ekelhaft Schlammschlacht in den Medien. Absolut, absolut hochgepeitscht und die Lager total, keine Ahnung, assi drauf. Und wie viele Tote gab es? Wenn bei einer Wahl, die umstritten ist, es keine Tote gibt, dann ist das eigentlich ein ziemlich positives Zeichen. Aber Brodnik weiß es bestimmt besser und ich bin doof. Jetzt war doch mal, was sie noch so Kluges zu sagen hat. Ja, außerdem, also ich bin ja 2013, hab ich ja schon mal erzählt, mal während der Bundestagswahl ziemlich heftig von Brustkorb geschubst worden von einem Nazi, nehme ich mal an. Zumindest hat er irgendwie gerufen, ich wähle NPD und dann bin ich halt schon kräftig auf dem Rücken gelandet. Wenn da irgendwas hinter mir gewesen wäre und ich mir irgendwie den Kopf gestoßen hätte oder so, dann wäre es sicherlich auch nicht gut ausgegangen. So war ich dann zum Glück unverletzt, aber da muss ich dann halt auch immer dran denken, wenn ich sowas wieder höre, von wegen, oh mein Gott, hier sind Worte im Internet, oh mein Gott, diese furchtbaren Worte im Internet. In der Gesellschaft ziemlich zunimmt. Ich möchte in diesem Vortrag ein bisschen Einblick geben, welche Faktoren dazu führen, dass online oft die Stimmung im Wahlkampf dann so brutal wird. Und dann möchte ich auch ein paar Lösungen vorschlagen, denn wir können auch daran arbeiten, dass es besser wird. Einiges, was ich hier erzähle, ist eigentlich Teil meines nächsten Buchs. Ich kann noch nicht alles verraten, aber ich werde versuchen, so ein paar interessante Erkenntnisse zu liefern. Für mich war eines der interessantesten Erkenntnisse, als ich jetzt an dieser Thematik der digitalen Meinungsmache. Die andere Hälfte liest er dann in dem Buch, ja. Recherchierte. Das ist auch mein Buch, das heißt Lügen im Netz, kommt im Sommer raus. Aber für mich war eine der interessantesten Erkenntnisse, dass dieses Phänomen längst nicht nur in den USA so groß ist. Sicher wissen ja einige, dass im US-Präsidentschaftswahlkampf unglaublich viele Fake News und gefälschte Behauptungen im Umlauf waren. BuzzFeed hat eruiert, dass in den letzten Monaten vor der Wahl in den USA die 20 stärksten Fake News, die 20 stärksten Falschmeldungen sogar erfolgreicher waren als die 20 stärksten Nachrichtentexte. Ja, was? Die Leute wollen sensationalistische Schlagzeilen, weißt du, die wollen die nicht lesen, ja, die wollen diese nach Aufmerksamkeit heischende Scheiße, die einige Leute ins Netz kotzen, möchten die nicht lesen, schon gar nicht, wenn das ihren Kandidaten betrifft, beziehungsweise wenn es eventuell so eine Clinton diskreditiert oder sowas, ja. Jetzt bin ich aber mega überrascht, ja, dass Fake News im Internet so einen Anklang finden. Also wirklich mega. Ja, und das vor allen Dingen ist ja fast so wie Golden Showers. Weißt du? Ja. Ja. Und BuzzFeed hat das herausgefunden, dass die richtigen Nachrichten weniger geteilt worden sind. BuzzFeed. Und da haben wir ja auch schon darüber berichtet, dass auch außer diesem BuzzFeed-Ding das kein anderer herausgefunden hat. Also hat sich auch niemand wieder die Mühe gegeben. In den ersten Tagen beziehen sich alle da drauf. Und das, was da drin stand, war ja auch quasi, also diese Top-Nachrichten, wie sie gerade nennt, sie sagt ja auch nicht, welche das waren. Das war nämlich auch nur so ein Bullshit irgendwie von wegen, ja, der Papst, das war das Top-Ding, irgendwie der Papst hätte Donald Trump endorsed, also ihn gesagt, dass man ihn wählen sollte und so. Ne? Ja, also das war ja nun nichts irgendwie, wo man sagen würde, das ist jetzt wichtig oder so. Oder diese Russland-Geschichte auch wieder, ey, weißt du? Das hat ja damals in der Wahl ihren Anfang genommen, ne? Ja. Nach dem Motto, Russland unterstützt den Wahlkampf oder beeinflusst den Wahlkampf und solche Geschichten, ja, dass halt eben da nicht ein einziger Fakt, ein einziger Hinweis oder eine einzige Wahrheit mal zitiert wurde, mal gezeigt wurde oder so, ja, das. Ja, es gibt halt Donald Trump. Es gibt halt diesen einen Ausschnitt, wo Donald Trump sagt so, ja, ich weiß nicht, wer Hillary Clinton gehackt hat, aber wenn es die Russen waren, dann sollen sie weitermachen oder so ähnlich. Und das ist dieses Ding, wo so alle Leute, oh mein Gott, er hat gesagt, die Russen sollen uns hacken. Er hat überhaupt gar kein Verständnis für unsere nationale Sicherheit. Man merkt echt, dass du mal Pirat warst. Weil du sagst nämlich hacken anstatt hacken. Ja, meinetwegen. Ich meine, dass der Trump halt ein Trottel ist, der oft Sachen sagt, die er besser mal kurz überdacht hätte, wissen wir ja. Ja, aber ich meine, das ist ja bei Hillary Clinton und so auch nicht viel anders. Also diese Frau hat sich beworben für das Amt des Oberkommandierenden der Streitkräfte und die hat ja vor ein paar Jahren irgendwie mal gemeint, Frauen sind die Hauptopfer des Krieges. Sie verlieren ihre Söhne, ihre Brüder, ihre Männer. Irgendwie. Alter, Hauptkommandant der Streitkräfte, ja, nach Benghazi, das würde ich da nicht mal mehr, weiß ich nicht, die Verantwortung über, keine Ahnung, meinen Hund geben oder so, ja. Ja, oder man muss sich an Ronald Reagan erinnern, der war im Radio und wusste nicht, dass das Mikro auf ist und hat gesagt, we start bombing Russia in 5 minutes. Und das auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, ne? Also, es gibt einen ganzen Arsch voll von solchen Geschichten, meine Damen und Herren, liebe Neger. Also, dass Politiker irgendwie nicht immer die hellsten sind. Entschuldigung, Neger, Fotzen und Spastis, ja. Okay. Geflucht wird nicht. Wegen der Politik. Der Lübcke. Der Lübcke hat nur die Neger besprochen. Ach so. Nein, ich dachte, es geht hier um die politische Inkorrektheit. Gibt mir schon zu denken, wenn Erfindungen so viel sichtbarer sind als tatsächlich recherchierte Geschichten. Aber BuzzFeed, tatsächlich recherchierte Geschichten. BuzzFeed. Ich finde einfach auch, dass die Öffentlichkeit sich zusammentun soll und jede Person, die BuzzFeed zitiert, einfach geschämt werden soll. So an Kindertisch soll, weil es einfach ekelhaft ist, wenn du dich dorthin stellst, BuzzFeed zitierst und dann von der Gesellschaft erwartest, dass man dich ernst nimmt oder für voll oder für... Moment mal, aber warum nur BuzzFeed, Abel? Mir fallen da noch Bento, Z, Wise, Broadly, Salon... Spiegel Online. Ja, also das Ding ist halt, dass diese Blogs, die ja immer nur die werden ja bezahlt für Page-Views per Seite, also wie oft was angeklickt wird. Wenn du einen komplett falschen Artikel raushaust und den dreimal, viermal korrigieren musst, dann ist es ja immer wieder ein Grund, den zu klicken. Das heißt, dass wenn du bei Buzzfeed schreibst, dass du gar keinen Grund hast, einen Artikel ordentlich zu formulieren, weil desto öfters du ihn korrigieren musst, desto besser ist es für dein Gehalt. Genauso wie bei Huffington Post, da gab es einen Artikel über den Irakkrieg, der hatte, was war es, 70.000 oder 80.000 Kommentare? Im Journalismus, wenn du was so polarisierend darstellst, warst du eigentlich nicht in der Lage, das Thema ordentlich einzufangen, weil sonst gäbe es nicht den Grund für so viele Kommentare. Und genau das, das kann man so sehen. Das kann man so sehen. Oder man kann sagen, das haben die absolut genau so absichtlich gemacht, damit du halt eben, weißt du, damit dann eben der Artikel selbst Zentrum einer Kontroverse wird. Genau, und das machen diese Seiten regelmäßig. Und das ist das, was den Journalismus am ehesten zerstört. Dieses sensationsgeile, ich tue die Sachen aufbrezeln und beziehe mich auf Gerüchte, die ich nur vom Hören sagen kann und tu die mal als Artikel raushauen. Ja, ja. Genau solche Seiten sind viel mehr dabei, Demokratie auszuhöhlen, wie die paar Fake News, die man ja in so einem Klima viel einfacher unterbringen kann. BuzzFeed, da gibt es einen Haufen Leute, die haben kaum die Möglichkeit, am Ende vom Monat ihre Miete zu bezahlen. Wenn du denen ein paar Geschichten erzählst, dann schreiben die darüber Artikel. Das ist doch gerade dieser Nährboden für Falschgeschichten, wird doch von einer Seite wie BuzzFeed, die sie zitiert, erst überhaupt hergestellt und groß gemacht. Und da muss ich dann sagen, sorry, Fake News, da muss man sich auch über BuzzFeed Gedanken machen. Oder man ist halt intellektuell faul und hofft sich, dass man dann bei BuzzFeed anfangen kann oder so. Weil man da seine Verbündeten hat oder ich weiß nicht, was Brodnik da so macht. Aber es ist halt... Und vor allem, also allein davon Journalismus zu reden, ich habe jetzt mal aus Spaß BuzzFeed aufgerufen. 23 Modefehltritte, die schon jedem Mädchen mit großen Brüsten passiert sind. Listikus, ja. 40 absolut geniale IKEA-Upgrades, die nur teuer aussehen. Diese französischen Käsebällchen sind die Mona Lisa unter den Snacks. Einfach nur 15 Eulen mit Katzenköpfen, weil man gönnt sich da sonst nichts. 31 Fotos, die du deinen Freunden schicken kannst, damit sie dich für komplett irre halten. Melde dich für Basten. Zweiwöchiger Morning Person Challenge an. 23 Dinge, von denen du nicht gewusst hast, dass du sie in der Spülmaschine reinigen kannst. Top recherchiert. Mega, mega. Sag mal, muss ich eigentlich selber so zugedruckt sein wie die Schreiber, um auf einem Level zu sein, dass ich das, was die schreiben, auch wiederum verstehe? Oder ich meine, wer will denn das lesen? Wer klickt weg? Also, warum ist das ein erfolgreiches Geschäftsmodell? Ja, es soll halt geteilt werden und es geht halt darum, um die Views und dementsprechend werden ja auch die Gewinnspannen für die Werbung da berechnet und sowas alles. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, für mich ist das alles offensichtlich. Ich weiß nicht, wie man das so missinterpretieren kann, ja. An mich erinnert das dann immer an Idiocracy und da gucken sie ja immer diese Werbeshow voll in, die Fernsehshow voll in die Eier, die aus nichts anderem besteht, als dass ständig jemand eins in die Eier bekommt und die lachen sich darüber scheckig, so ähnliches BuzzFeed halt auch schon. Ja. Ja. Das Interessante ist, und ich glaube, das wissen weniger Menschen, dass solche Effekte auch schon in Europa beobachtet worden sind. Konkret beim italienischen Referendum. Im Dezember 2016. Es geht nicht darum, dass halt eben die Wähler frustriert sind und sich von ihren Politikern nicht mehr repräsentiert fühlen. Es geht nicht darum, dass die Leute den Medien nicht mehr glauben, ja, weil sie halt eben sich in Widersprüche verstricken. Und zum Beispiel Polizeiberichte etwas Gegensätzliches zeigen, als jetzt in irgendwelchen Artikeln geschrieben wird. Ja, es geht nicht darum, dass du halt als Nazi bezeichnet wirst, wenn du irgendwie ein bisschen Kritik an der Regierung übst oder halt an Flüchtlingen. Ja, nein, es geht nur darum, im Internet auf HR die Leute, die stiften dich dazu an. Mein Gott, schön, dass wir das geklärt haben. Ja, jetzt kannst du das Video eigentlich ausmachen, oder? Ich meine, jetzt ist doch alles geklärt. 2016 stimmte Italien über eine Verfassungsänderung ab, die den Senat weniger mächtig gemacht hätte. Am Ende entschieden sich die Italiener dagegen. Aber im Vorfeld dieser Abstimmung kursierten auch auf Facebook irrsinnig viele Falschmeldungen. Und die Faktenchecker-Seite Pagella Politica hat nach dem Referendum eruiert, was die 10 erfolgreichsten Beiträge in Italien... Ja. Ey, sorry, ja, die 10 erfolgreichsten, mein Arsch, Alter. In Italien hat man ein System, ein politisches, was so stark ausbalanciert ist, dass man so gut wie kaum irgendwas verabschiedet bekommt, wenn nicht die ganzen gewählten Leute irgendwie sich übereinstimmen. Da man aber auch einen Haufen Korruption hat und über 50% der Leute, die im Parlament hocken, Vorstrafenregister haben, ist die Politik halt irgendwie verkrustet. Und wenn die Leute dann eine Verfassungsänderung haben, wollen, um Reformen zu verabschieden, die sie nicht durchbekommen, jetzt, dann lässt sich dann auch die Frage stellen, also warum solltest du die Macht stärker zentralisieren, wenn du bisher keine Einigkeit in dem Land hast, damit dann eine Minderheit über die Mehrheit dann irgendwie Sachen verabschieden kann? Also ich weiß nicht, das System wurde historisch wegen Mussolini so aufgesetzt und jetzt hat das irgendwas mit Fake News zu tun, weil ein inkompetenter Politiker nicht mehr Macht bekommen hat, um seine Reform durchzuboxen. Ja, also, außerdem Berlusconi, dem haben doch auch irgendwelche Sender gehört, ne? Also Mainstream-Medien jetzt. Ja. Und da jetzt irgendwie zu sagen, so ja, die richtigen Journalisten, die richtigen Journalisten werden nicht ausreichend verteilt, kriegen nicht ihre Reichweite, die ihnen zusteht. Und dann gerade so ein Beispiel anzuführen, also bin ich auch ziemlich Banane. Italien zum Referendum waren. Sie haben sich Beiträge angeschaut auf LinkedIn, auf Facebook, auf Google+. Und auf Twitter. Und sie haben eruiert, was hatte viele Interaktionen, also Likes, Kommentare, Shares, Retweets etc. Hier ist die Liste. Ja. Dieses Ergebnis ist eher erschütternd. Von den 10 stärksten Texten waren 5 problematisch. 4 waren Falschmeldungen und eine hatte einen extrem irreführenden Titel. Sogar die allererfolgreichste Falschmeldung, sogar die allererfolgreichste Meldung war eine Falschmeldung. Bufala kennzeichnet die Falschmeldungen in dieser Übersicht. Gehen wir kurz auf Platz 1 ein. Die Nummer 1 der erfolgreichsten Meldungen hatte die Überschrift: Wahlzettel wurden bereits mit Ja markiert. Und der Text behauptete, es seien 500.000 bereits markierte, vorher ausgefüllte Stimmzettel gefunden worden. Hier wurde also ein großer Wahlbetrug insinuiert. Das ist eine komplette Erfindung, aber dieser Text löste auf Facebook 233.000 Interaktionen aus. 233.000 Interaktionen ist irre viel. Keine andere Meldung kam in diese Höhe. Und mich stimmt das schon sehr nachdenklich, wenn wir sehen, dass von 10 Meldungen 5 zutiefst problematisch sind. In meinen Ja, erstmal würde ich gerne mal wissen, wer das gefaktcheckt hat, ob das auch irgendwelche Buzzfeeds da sind. Und dann, ich meine, was wundert Sie das? Also, dass jemand behauptet, eine Wahl wäre gefälscht, also da würde ich auch aufhorchen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt verbreiten würde, so nach dem Motto, hier, guck mal. Aber, dass das Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist ja wohl klar. Also, ist ja nicht ganz unwichtig in der Demokratie. Ja, ich denke, dass wir den irreführenden Titeln war ein Seitenhieb gegen uns. Also könnte ich mir vorstellen. Das kann nicht sein. Unsere Titel sind immer schlüssig. Ein Worst-Case-Szenario für unsere Demokratie, wenn im Vorfeld von Wahlen solche puren Erfindungen so populär und sichtbar sind. Und selbst in Deutschland... Moment mal, also die populärsten Erfindungen machen doch wohl immer noch die Politiker selbst, oder? Mit mir wird es keine Maut geben. Oder was auch immer. Ja? Blühende Landschaften, keinem wird es schlechter gehen, allen wird es besser gehen. Wer erzählt denn den Scheiß? Ja. Man kann sich nicht drauf verlassen, dass das, was vor der Wahl gesagt wird, nach der Wahl noch gilt. Wieder interessant, wie einzelne Falschmeldungen stark vordringen können. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, was die 3 stärksten, oder insgesamt habe ich mir 20 Meldungen angeschaut, aber ich habe mir angeschaut, was die stärksten Meldungen mit Deutschland in der Meldung drinnen auf Facebook sind. Ich habe mir ein ganzes Jahr dafür angesehen, den Zeitraum vom 13. April 2016 bis 12. April 2017, 365 Tage. Und welche Texte funktionierten am Facebook am besten, bekamen am meisten Likes, Kommentare, Shares? Naja. Hier die Liste der Top 3. Ich lese es vor. Nummer 1. Ja. Ein Vice-Artikel. Dieser Poetry Slammer zerlegt die AfD besser als Jennifer Rostock. Okay. Nummer 2. Vom Blog Pro Deutschland Blog. Bald Hundeverbot in Deutschland. Ja, also. Also sorry, zu dem ersten sagt sie okay, ja, da sagt sie okay zu, das ist okay, das ist vollkommen normal, das ist ein richtiger Artikel. Ey, und da hast du deinen Basti. Der dritte Punkt ist wirklich, ist wunderbar, ist einfach wunderbar, ja. 49 Bilder, die niemand versteht, der nicht in Deutschland aufgewachsen ist. Ich frage mich, willst du ein Idiotenverbot haben? Also, weißt du, scheiß Überschriften klickt jeder. Scheiß Clickbait, Bildchen auf YouTube, scheiß Thumbnails. Da klickt doch jeder drauf. So funktionieren ja auch die ganzen Blogs. Also, bald Hundeverbot in Deutschland wegen Muslime. Ja, wow. Ja, und klar wird das geklickt. Ich denke mal, dieser Poetry Slammer, das war wahrscheinlich dieser komische, diese Schlaftablette da, dieser Comedian-Heini. Und meine Frage, bald Hundeverbot in Deutschland wegen Muslime? Fragezeichen. Sagt doch eigentlich schon, dass wir es hier nicht mit Fakten zu tun haben. Also zumindest für jeden, der lesen kann. Oder? Jetzt interessiert mich tatsächlich mal Ihre Analyse dazu. Deutschland wegen Muslime. Und Nummer 3. 49 Bilder, die niemand versteht, der nicht in Deutschland aufgewachsen ist. Ich finde, allein diese Top 3 sagt schon sehr viel über den Zustand der digitalen Debatte aus. Aber gut, gehen wir kurz auf Nummer 2 ein. Zustand des digitalen Journalismus aus und vor allem über den Zustand von BuzzFeed und Weiß. Ja. Der Pro-Deutschland-Blog ist wahrscheinlich ein klitzekleiner Fliegenschiss, der seine 15 Minuten im Scheinwerferlicht hatte, wegen dieser Geschichte. Aber die anderen beiden, die sind immer noch da und die machen jeden Tag dasselbe und verseuchen die Köpfe der Leute da draußen mit Scheiße. Genau, der Weiß-Anti-Deutschland-Blog und der Buzzfeed-Anti-Deutschland-Blog, ja, die gibt es immer noch. Weil das ist wirklich interessant. Vielleicht hat das jemand gesehen. Das ist ein ziemlich unbekanntes Blog, das die Meldung veröffentlichte, bald Hundeverbot in Deutschland wegen Muslime, und behauptet wurde darin, dass in den Niederlanden eine muslimische Partei ein Verbot vom Hundebesitz gefordert hätte. Ja, das ist wahrscheinlich diese Denkpartei gewesen. Also da sind da so ein paar Leute von den Sozialdemokraten ausgetreten, also auch Abgeordnete aus dem Parlament, und haben ihre eigene Partei gegründet. Also das sind niederländische Türken gewesen. Und ja, also ich kann mir das gut vorstellen, dass sie so einen Kram fordern. Und die waren schon ziemlich irre, so alles, was ich von denen gehört habe. Und das ferner, das jetzt in Deutschland wahrscheinlich auch bald kommen würde. Beides ist falsch. Es stimmt, dass der Parteichef einer muslimischen Partei sich einmal kritisch über die Haltung von Hunden in der eigenen Wohnung geäußert hat. Aber das war's. Na, dann ist doch alles okay. Wenn wir in Europa eine muslimische Partei haben, dann gibt es ja wohl wirklich keinen Grund zur Sorge. Ne? Bei einer Religion direkt mit Politik zu verknüpfen, obwohl wir leben ja in Deutschland, ach ja, CDU und so, ist ja alles auch vollkommen normal. Also, ist ja auch vollkommen normal. Also, ein Kumpel von mir hat einen Hund, nichts gefährlich Großes, sondern so ein, hier, wie heißen die, Terrier. Ach, so ein Weißer halt. Der Jack Russell jede Menge Geschichten. Ja, genau, Jack Russell. Und der hat jede Menge Geschichten zu erzählen, weil wir wohnen hier in einem bunten Viertel, und der kann dir jede Menge Geschichten erzählen von Leuten, die sagen, nehmen Sie Ihren Hund da weg, der Hund ist zu nah an meinen Kindern. Und irgendwann kam einer aus dem Haus und meinte, wenn dein Hund nochmal bei mir an die Mauer pinkelt, dann gibt es einen aufs Maul und solche Sachen. Also die Ressentiments sind nicht wegzudiskutieren. Ich meine, es gibt natürlich auch wie immer einen Haufen muslimische Mitbürger, die das irgendwie, oder halt die aus der Ecke kommen, die das nicht nötig haben, sich da irgendwie zu entblöden, und die selber Hunde haben und verstanden haben, warum Hunde und Haustiere insgesamt eigentlich eine ganz nette Sache sind. Hm. Aber es gibt halt immer noch die Idioten da draußen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, wenn eine Partei, wenn so eine Partei auch in Deutschland entsteht, dass auch das Thema rankommen wird. So vielleicht nicht als Forderung, aber dass es sicher Ausleger gibt, die das dann fordern werden. Ne? Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt, und zwar die Denkpartei, die hat dieses Hundeverbot angestoßen, weil es nach deren Definition Tierquälerei sei. Ja, also, ja gut, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, diese Facebook-Geschichte da, dieser Titel, der könnte eventuell was anderes implizieren, ja, das ist dann in dem Sinne auch Clickbait, aber es ist ja trotzdem, also es ist ja passiert, dass sie das gefordert haben. Ich finde, bald Hundeverbot in Deutschland ist ein gammeliger Artikel, darüber brauchen wir nicht diskutieren, aber sorry, Blogs funktionieren so. Blogs sind Wannabe-Nachrichten, die extrem aufbauschen, wenn sie davon leben wollen. Also wenn du ein kleiner, verschissener Blog bist, dann hast du entweder dein Nischenthema, wo du dann nach einer Weile auch eine Reputation hast, dass man dir glauben kann, oder du schreibst solche Artikel und es gibt's links, rechts, grün, oben, unten, hinten, vorne, jede Religion. Da kannst du auch einfach hergehen und sagen, wir müssen jetzt alle Blogs verbieten, weil genau so Artikel erscheinen in Weiß, in Huffington Post, in BuzzFeed am laufenden Band per Minute. Also, ja, aber ich weiß auch nicht, warum die Leute immer sagen, BuzzFeed und so wäre Journalismus. Für mich sind das einfach nur groß gewordene Blogs. Also ich meine, anders kann man es ja gar nicht mehr sagen. Die Formate und alles und die Leute, die da arbeiten, die Themen, die behandelt werden und wie die behandelt werden, die sprechen ja in keinster Weise für, wie soll ich sagen, also halt eben so klassischen Journalismus. Also schon lange nicht mehr, ja. Ja, oder Jezebel. Jezebel ist auch ein sehr toller, guter Blog, den jeder lesen sollte, wenn es den noch gibt. Ja, sag aber jetzt nochmal, warum. Das ist ein feministischer Blog, der radikal feministische Sachen raushaut, wie Klimaanlagen sind sexistisch und was weiß ich. Was so. Nein, aber, ja, breitbeinig sitzen, aber das, was die Leute bei Blogs nicht verstehen, wenn du von dem Blog leben möchtest, musst du so schreiben. Also dir bleibt gar keine andere Möglichkeit, als dass du Überschriften so formulierst. Deswegen bitte, wenn ihr Blogs lest, passt sehr genau auf, was für ein Müll ihr euch überhaupt antut, weil der überwiegende, ich würde sagen 90% der Blogs sind so geschrieben. Qualitätsblogs sind extrem selten. Danisch ist zum Beispiel ein guter Blog, ein Qualitätsblog. Aber das war jetzt auch der einzigste, den ich, ja, Geschlechter allerlei. Aber oftmals sind die Blogs halt einfach richtig schlecht. Und die müssen es so schreiben, um Geld zu verdienen. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Diese Aussage ist übrigens 5 Jahre her. In dem reißerischen Blog-Eintrag heißt es dann, sollte die ungebremste islamische Einwanderung nach Deutschland so weitergehen, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Regierenden im vorauseilenden Gehorsam auch in Deutschland Restriktionen bei der Hundehaltung einführen werden. Mittlerweile ist der Text offline, aber solange er online war, konnte er 79.000 Interaktionen, also Likes, Kommentare und Shares erzielen. Nur eine kurze Erklärung. Ja, komm, ey, das ist halt eben, der Blog, der benutzt das Thema als Aufhänger, um seine eigene Ideologie, seine eigene Weltanschauung zu schillen, ist ja klar. Weißt du, aber die anderen machen das auch. Ja, also, sorry, aber bei BuzzFeed diese linksliberale Scheiße, die da aus jedem Artikel raussifft, ja, das ist doch kein Stück besser. Und die sagen auch nicht dazu, das ist jetzt Meinung oder das ist ein Editorial oder irgendwas, das hat sich ja auch im klassischen Journalismus sogar komplett vermischt. Ich würde das noch nicht mal linksliberal nennen wollen, sondern eher halt Boulevard-Scheiß, ne, also es ist halt... Ja. Klar, so ein bisschen moralisieren die schon rum, so wie sie ja jetzt da auch quasi, also das, was sie gerade da vorgelesen hat, diese Analyse von diesem Blog, das ist ja jetzt auch nicht wild irgendwie, da sagt ja jetzt auch keiner irgendwie, wir müssen jetzt dies, das, jenes tun, ne? Die sagen halt so, ja, wenn das so weitergeht, dann wird das so und so laufen, das denken die halt. Kann man ja auch einfach mal so stehen lassen. Aber natürlich auf dieser Konferenz mit diesen Leuten, die da hocken, ist natürlich sowas gleich so, oh, ja, da haben wir es mal wieder gemerkt. So, das sind die Leute irgendwie, gegen die wir dagegen sind, die schon alleine so eine Ansicht irgendwie haben, dass eventuell sie Probleme kriegen könnten mit Leuten, die ganz andere Ansicht haben. Und teilweise also Hunde, keine Ahnung. Ne? Aber wenn man sich mal alleine überlegt, wie das islamische Frauenbild ist, Und das sieht man ja jeden Tag rumlaufen mit diesen Kopftüchern. Oder halt eben in der Silvesternacht, die letzten 2 Jahre. Ne? Also, da mache ich mir schon mehr Gedanken als über irgendwelche Hunde, dass sich da irgendwie in Deutschland was dreht, wenn diese Leute Mehrheit bekommen. Wisst ihr, ich bin seit über 10 Jahren im Journalismus und von mir hat noch nie irgendein Text 79.000 Interaktionen erzielt. Vielleicht Nein. bin ich aber auch viel schlechter als diese Autoren. Und selbst für große Medien wie den Spiegel oder die Welt sind 79.000 Interaktionen auf Facebook ein Wahnsinnswert. Da ist man schon unter den allererfolgreichsten Beiträgen überhaupt dabei. Ja, aber der scheiß Blog ist keine journalistische Arbeit, du professionelles Einfallstier, Alter, ohne Spaß. Ich krieg keine 80.000 Likes für ordentliche journalistische Arbeit. Ja, wer hätte das gedacht? Desto seriöser du es formulierst, desto weniger Hähne krähen danach, generell. Ja. Ich weiß Außerdem nicht. Ihre, das ist so. Ihre journalistische Arbeit besteht aus, wie wir ja gerade schon gesehen haben, so, ja, ich habe auf 8chan geguckt und guckt mal hier, da ist Hitler. Ja, echt mal. Ja. Hoppala. Warum funktionieren solche Beiträge? Ich muss nochmal zurückgehen. Warum funktionieren solche Beiträge? Weil sie Emotionen schüren. Wenn Sie einen Hund besitzen und vielleicht auch ein bisschen skeptisch gegenüber dem Islam sind, na, dann geht diese Meldung ab. Dann trifft diese Meldung einen Nerv. Mit emotionalisierenden Falschmeldungen wird derzeit die politische Debatte gehackt. Und das hat menschliche und technische Gründe. Alter, emotionalisierende Inhalte in Wahlkämpfen, ganz was Neues. CDU wählen, den Sozialismus aufhalten. Alter Schwede, ey. So in ihrer eigenen Blase und ihrem Internet-Ding verfangen, ja, und vor allem, dass es nicht schafft, auch mal auf die Geschichte zu gucken. Diese ganze Republika-Nummer, ne? In jedem Beitrag, den ich mir angucke, die Rechtspopulisten. Oh mein Gott, was machen wir jetzt, wo die Rechtspopulisten. Das ist doch keine sachliche Analyse. War nicht in den USA im Jahr 2003 oder 2002 ein Artikel auch von irgendeinem Blog, wo ein Mann danach gestorben ist, nachdem er Sex mit einem Pferd hatte? Der meistgeklickte Artikel in dem kompletten Jahr, es war 2002 oder 2003. Ja, dumme Scheiße wird am häufigsten geklickt. Wow. Ja, wie, warte mal, der ist gar nicht wirklich gestorben? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Nein, doch, der ist gestorben. Also, ach so. Weil der Anus, der war kaputt. Ja, und dann, mehr Leute unter 30 wählen für irgendwelche Topmodels und irgendwelche Sängerstars als für den Bundestag. Ja. Aber weißt du, wenn du einfach nur die Masse größer und größer machst, dann sinkt ja das Mittelmaß der Intelligenz. Und wenn du dann einfach nur eine groß genug Masse hast, dann kommen halt ziemlich dämliche Themen zustande. Warum gehen denn Katzenfotos und lachende Babys viral? Warum geht dein Hund wird verboten wegen Muslima? Ja, wow. Oder wegen Muslimen. Das sind so Gammelthemen. Ich wette mit jetzt auch noch, dass der überwiegende Anteil der Kommentare zu diesem Link war, seid ihr alle behindert, warum klickt ihr das alle? Und dann gab es einen Shitstorm gegenüber der Seite und dann hat jeder gesagt, oh, ihr seid ja gammelig, Alter, was soll der Rotz? Und das war dann die große Aufmerksamkeit. Weil, keine Ahnung. Das ist auch immer so. Ich meine, wenn man mit dem Finger drauf zeigt und sagt, guck mal da, die bösen Arschlöcher, was die geschrieben haben und so, also ich weiß nicht, das erregt ja auch Aufmerksamkeit, ja. Da hast du ja dann so eine Art negativen Effekt, ja. Also ja, von dem, was du das willst. Beste, das ist ja so, ja. Das Beste, was du als Blogger machen kannst, ist, zwei verschiedene politische Lager müssen auf deinen Blogartikel aufmerksam werden, rechts und links, und sich dann deswegen auf über deinen Blogartikel betteln. Und damit kannst du dann am Ende vom Monat deine Miete bezahlen. Und die Demokratie leidet still und heimlich unter dem Herabsenken des journalistischen Niveaus. Aber wer seine Nachrichten überwiegend von Social Media bekommt, da ist halt eh Hopfen und Malz verloren. Aggression verbreitet sich am stärksten, am weitesten, und in Facebook wirst du dann nur die Artikel sehen, die halt am stärksten Emotionen hervorrufen, weil das halt auch am ehesten geklickt wird. Wow, du bist halt dumm wie ein Stück Brot, wenn du dich nur über Facebook informierst. Wer hätte es gedacht? Wenn Menschen wütend sind, dann klicken sie mehr. Im Englischen gibt es dazu den Satz, angry people click more. Also sie hätte jetzt so schön von Hate-Klicks erzählen können, ne? Aber naja. Ja, und vor allen Dingen, ich sag euch jetzt mal was, und zum Beweis sage ich euch, dass es das im Englischen gibt, diesen genau das gleiche. So. Wurst. Der Politologe Timothy Rush. Das heißt Sausage. Onion Rings, Zwiebel ruft an. Ja. Ja. Ja, genau. Gott, das war so doof. Das ist schon wieder genial. Brian von der University of North Carolina Chapel Hill hat das in Experimenten untersucht. Er hat auf Facebook politische Werbung geschrieben. Ja, Angry People Click More, als hat einer untersucht. Ja, meine Güte, ey. Wieder so, wir haben 100 Leute gefragt, wenn sie wütend sind, neigen sie dann dazu, eher nicht so viel nachzudenken und impulsiv zu handeln. Ja, tue ich. Ein Wunder. Schalten. Er hat immer drei unterschiedliche Formen von Inseraten geschalten. Eine politische Werbung, die neutral war, also nur auf ein Thema hinwies. Eine politische Werbung, die Wut auslöste. Eine politische Werbung, die neutral war. Eine politische Werbung, die Wut auslöste. Ja, weil es das natürlich auch gibt. Weil es natürlich auch politische Werbung gibt, die erstens neutral ist und zweitens politische Werbung gibt, die bei allen Leuten Wut auslöst. Das war ein Quatsch. Und eine politische Werbung, die Besorgnis erregt. Du hast jetzt so angenommen, du machst jetzt ein Posting, esst mehr Fleisch. So, da hast du ein paar Leute, für die ist das neutral, da hast du ein paar Leute, die regen sich drüber auf und da hast du ein paar Leute, die finden es gut, dass endlich mal wieder einer sagt, esst mehr Fleisch. Und das kannst du doch auf jedes beliebige politische Thema auch übertragen. Du hast doch immer so eine Gruppe von Leuten, denen es egal ist. Du hast eine Gruppe von Leuten, die in eine Richtung ausschlagen und du hast eine Gruppe von Leuten, die in eine Richtung ausschlagen. Ja, also ja, nur halt eben da die Größe der Gruppe, die differenziert dann. Also die, ja. Also wüsste ich echt mal gerne, was... Differenziert, was. Ja, und vor allen Dingen die Leute, die es egal sind, die werden im Regelfall ja weder da was drunter schreiben, noch das weiterverteilen oder so. Also meistens hast du ja dann nur die Leute, die es halt in die eine oder andere Richtung dann halt eben kickt. Ja, genau. Die es scheiße finden, teilen es meistens nur mit einem Kommentar. Und die es gut finden, teilen es, weil sie es halt gut finden. Ja. Welche Werbung am besten funktioniert? Mit Abstand funktionierte Wut am besten. Wenn politische Inserate Wut erregten, dann klickten Nutzer mehr als doppelt so oft darauf. Ja, was heißt funktioniert am besten? Also wenn es politisch ist, für politische Parteien, Bewegungen, dann gewinne ich doch die Leute nicht dadurch, dass ich die sauer mache nur alleine. Also ja, vielleicht auf meinen politischen Gegner oder so, aber da gehört schon ein bisschen mehr dazu jetzt so von der Einordnung her. Ne? Weil so wie sie das sagt, das ist so eine Schwammigkeit. Also na gut, das ist nur ein halbstündiger Vortrag, aber das ist echt ein Riesenproblem bei diesem Ding, dass sie immer diese ganzen Sachen da postuliert, so als wäre das alles vollkommen offensichtlich. Wie bei einem neutralen Statement. Und auch war Wut viel erfolgreicher als zum Beispiel Sorge. Der Forscher Timothy Ryan schreibt über seine eigenen Studienergebnisse, sie bekräftigen eindeutig die Idee, dass Politiker einen starken Anreiz haben, emotional aufgeladene Kommunikation zu verwenden. Es lohnt sich also, Wut zu schüren. Man kriegt damit mehr Feedback. Man kriegt damit mehr Likes. Aber das ist ja nur die eine Seite der Komponente. Denn was ja, genau, passiert, man kann wenn auch eine mit Falschmeldung viele Likes... Aussagen kann man nämlich auch Klicks generieren, ja, mit Sachen, die Leute gut finden, beziehungsweise mit Sachen, die deren Meinung bestätigen. Ja, das funktioniert andersrum ganz genauso. Ja. Ja, eben. Also ich meine, wenn die Grünen irgendwie... Also ich habe jetzt deren Facebook-Kanal nicht abonniert, aber ich könnte mir vorstellen, da steht auch zum einen halt eben Kram drin, was deren Leute halt gut finden und zum anderen halt auch eben Kram drin, wo sie sich darüber beschweren, was die anderen machen. Also so wie das halt bei politischen Parteien ist. Und da kann man dann auch sagen so, ja, aber dass ihr euch darüber beschwert, was die anderen machen und das irgendwie Das erzeugt ja dann aber Wut dann bei euren Anhängern oder so. Und das ist dann aber ganz gefährlich. Da gibt es ein schönes Sprichwort. Every human got a human. Also das ist relativ menschlich, auch mit Aggression oder Emotion Informationen zu verteilen, gerade auch bei Politikern. Die Annahme, dass es ein Lager speziell macht, ist lächerlich, weil every human got a human. Ja, Das ist halt außerdem, dieses. dass es per se unangebracht ist auch, ne? Ist auch eine Quatschannahme. Verursacht. Oder ein besonders gehässiges Posting einer Partei beispielsweise viele Likes erntet. Auf Facebook entscheidet ein Algorithmus, was relevant ist und was den Usern angezeigt wird. Und gerade die Zahl der Likes ist einer der wichtigsten Faktoren. Wir wissen nicht viel, wie die Software von Facebook hier funktioniert, die für uns Informationen filtert. Facebook erklärt den Algorithmus ja schemenhaft. Aber aus Facebooks eigener Information geht hervor, dass die Interaktion, also die Zahl der Likes, Kommentare und Shares, einer der Top 3 wichtigsten Faktoren sind, was wir zu sehen bekommen. Boah, wer hätte das Ja, gedacht? unglaublich, ne? Echt? Nein. Mind-blowing. Negativ. Eine Seite, die diese ganzen Informationen, also Daten über dich sammelt, die verarbeitet die und benutzt die Ja? dann, um dir wieder irgendwelche Einblendungen zu geben. Boah, mind-blown, wie man auf Englisch sagt. Personalifizierte Werbung, das gibt es ja auf keinem sozialen Medium, oder? Nee, das schon mal auch nicht, ja. Und vor allen Dingen die Leute bei Laune halten, indem man ihnen Sachen gibt, die ihnen gefallen. Also bei dem so ein Algorithmus baut, damit du halt Sachen siehst, an denen du interessiert bist. Ist auch unglaublich, ne, dass das ein Konzept ist, was die Leute benutzen. Ja, außerdem, also ich benutze halt auch Facebook und ich stelle das eigentlich meistens immer auf diese neuesten Meldungen. Tab. Also da gehe ich dann halt schon davon aus, dass ich da eigentlich alles angezeigt kriege und nicht gefiltert. Und ansonsten klickst du halt das an, was du halt lesen willst. Und bei mir ist das dann halt eher sowas wie Tichy und ach gut auch, neben irgendwelchen Süddeutschen und was da gar nicht was. Taz und so habe ich da auch. Ja, das kann doch jeder machen, wie er möchte. Und dann kannst du das lesen. Ja, aber die Und Rechten, Chris, die Rechten, ne, die ach sind am ja. Vormarschieren und die muss man aufhalten. Die muss man ins digitale Gulag schicken. Aus Ja, Gründen. wahrscheinlich. Außerdem geht es auch noch hier drum, das wird sie gleich noch erklären, dass es ihr drum geht, dass sie gerne persönlich da Einblick hätte bei Facebook. Und dass man ihr Buch kauft. Und das müssen wir uns vor Augen rufen. Solche Falschmeldungen, die lösen Wut aus und bringen Menschen zum Klicken. Und in nächster Nein. Reihenfolge Ja. sieht Du, der aber Algorithmus, lieber, die dass so viele klicken, Likes gucken sich das gekommen an, als dass sie auf die Straße gehen und Muslime anzünden oder so. Ja, also ich verstehe jetzt irgendwie das Problem nicht. Ja. Will sie jetzt damit Ja. sagen, dass so diese, was sie da als Fake News bezeichnet, dass das halt Leute zu Gewalttaten anstiftet oder was? Ja, das denken die ja sowieso irgendwie, dass ja die Leute alle ein verzerrtes Bild haben. Zumal also, ich meine, du hast das ja gerade ergoogelt. Also sie hat ja eben gesagt, dass das ein kompletter Fake gewesen wäre mit dieser Nee, Denkpartei, also aber es scheint ja nicht so zu sein. das ist ja von diesem Pro-Deutschland-Blog natürlich überspitzt dargestellt worden und dann hat er das auch noch für seine eigene Propaganda da utilisiert, ja. Aber da ist schon was dran, also das ist nicht so, wie sie sagt, das wurde frei erfunden und ja, keine Ahnung, da haben sich Leute umsonst drüber Also, aufgeregt. sie hat ja gesagt, das war eine Äußerung von einem einzelnen Vorsitzenden der Denkpartei. Also, das kann durchaus sein, dass das halt dann genauso so, wie es in dem anderen Vortrag auf der Republika die Frau Nokun mit der AfD gemacht hat, wo auch dann jeder bekloppte Ausleger, der irgendeinen Scheiß gefordert hat, auf einmal für die ganze Partei stand, dass das hier genauso Naja. gewesen ist. Dass die da halt einen Hundehasser haben, der offen Hunde hasst und das dann halt Ich so meine, gut, bei gesagt der hat. AfD ist so, ich meine, gut, bei der AfD, weißt du, wenn da einer von den Spackos, also einer von denen, die ein bisschen ausfälliger werden oder komische Thesen aufstellen und sowas sagt, und der hat dann viele Unterstützer oder so, ja, dann kann man da schon mal drüber reden, aber weiß ich nicht, da jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, Hans Mäuerle zuzukommen, der wie gesagt hat, was weiß ich mag die Migranten nicht oder was, ne, das finde ich auch Blödsinn. Das ist dann wieder so eine Hexenjagd, weißt Sind und sagen, das muss interessant sein. wie Facebook das erklärt, wie der Algorithmus funktioniert, da möchte ich Adam Mosseri zitieren, einer der Top-Manager von Facebook. Letztes Jahr auf der Konferenz F8 hat er erklärt, wie das ist, wie auch Likes eine Rolle spielen. Er sagte, nehmen wir an, BBC Sport aus Großbritannien postet zwei Beiträge und der eine hat tausende von Likes und Kommentaren und der andere nur 3 oder 4. Dann werden wir daraus schließen, dass der erstere weit interessanter ist als der letztere. Was mehr Likes hat, wird als interessanter eingestuft. Und auf den ersten Blick wirkt das auch total logisch, schließlich sind Likes ja ein Signal, dass uns etwas gefällt. Nur was heißt das für die politische Debatte? Was heißt auf was für ein Niveau ist das? Erklärt sich gerade Generation 70 plus das Internet oder Facebook? Ich ohne Spaß, ich mir schwillt der Hals. Abel, du musst in dein Profil schreiben, dass Likes keine Endorsements sind. Sonst findest du das automatisch gut. Auch wenn du einen Beitrag nur interessant findest und ihn deswegen mit einem Like markierst, ja, musst du immer darauf hinweisen, weil du sonst nämlich hundertprozentig die Meinung des verlinkten Artikels auch. Ja. Das steht so im Grundgesetz. Das war Ironie. Der oberste Chef von Facebook Europa, der hat gesagt, wenn ein Artikel 10.000 Likes bekommt und der andere nur 2, dann wird der, wo 2 hat, auf jeden Fall viel öfters vom Algorithmus ausgewählt, um eingeblendet zu werden. Ich bin Brotnik, 1 und 1 macht 2. Das ist ja, das ist aber ja Neuland. Das sage aber ich ja Adis, schon. Das halte ich für Fake News. Ja, da rede ich doch schon seit Monaten auch immer wieder von, wie unsagbar flach ich diese ganzen Beiträge finde. Ob das jetzt das hier ist oder die Frau Stokowski, die wir uns für einen späteren Zeitpunkt noch aufgehoben haben, um euch zu quälen, oder die Vorträge von Frau Banaschuk oder ihre Artikel, das ist alles von erschreckend niedrigem Niveau einfach. Und wenn das halt das Ding ist jetzt, dass wir einfach die Durchschnittsmenschen überall hinstellen und niemand mehr, der gut ist oder sich irgendwie dafür irgendwie empfiehlt. Nein, wir stellen einfach irgendwen dahin, der sich da anbietet, der schon mal vom Thema irgendwas gelesen hat. Oh. Ja, der hat ja sogar Bücher darüber geschrieben, über den ganzen Kram, aber... Ja, Leute, kauft das Buch, ganz wichtig. Ich möchte nicht wissen, wie unsagbar belanglos das Buch ist. Ja, ach ja, und auch worauf sie jetzt wieder hinaus will, halt, dass das für die politische Debatte ja so schlecht ist, wenn die Leute liken und das, was geliked wird, dann irgendwie geliked wird. Also ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Die gehen halt alle davon aus, dass es diesen einen Punkt gibt, wo alle Leute hingehören, so wo die alle landen müssen. Und wenn die da nicht landen auf dem Punkt, dann ist es halt, dann läuft irgendwas schief. Und dann ist das alles konstruiert und dann ist das alles die globale Weltverschwörung des Rechtspopulismus, keine Ahnung wie was. Ja, aber die Sozialkonstruktivismus, den die Linke immer an den Tag legt, ja, der ist auch echt furchtbar. Weil sie sieht ja die ganzen Leute auf Facebook einfach nur als Lämmer, die man als Herde irgendwo hinleiten muss. Und sie sieht ja, dass dieser Artikel in der Lage ist, tatsächlich große Teile Deutschlands komplett nach rechts zu hieven, wenn nur genügend solche Artikel rauskommen. Und in Wahrheit ist es einfach so, dass ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung immer links sein wird, ein gewisser Prozentsatz immer rechts sein wird, ja, und du so ein bisschen was in der Mitte hast. Und die Leute, die in der Mitte sind, die werden sich nicht von so einem Artikel, von so einer Qualität von links oder von rechts beeindrucken lassen. Genau. Und das war schon immer so. Das war auch schon vor 2000 Jahren so. Wenn du was für Glaubwürdigkeit im Journalismus machen willst, dann muss man halt weg von dieser Buzzfeedisierung, von diesem... Ne, dass man halt wirklich den Unterschied nicht mehr sieht zwischen einem Blog und einem Nachrichtenmagazin. Ne? Ja. Das würde helfen. Und vor allem sollte man dann auch aufhören, solche Seiten wie BuzzFeed als Journalismus zu bezeichnen. Hm. Ja, weil, sorry, aber das sind sie nicht. Schon per Definition ist das nicht. Für den Wahlkampf. Gerade die Wutschuren kriegen eben viele Likes. Und wir müssen die Frage aufwerfen, inwiefern auch der Algorithmus gerade emotionsbasierte Falschmeldungen fördert. Interaktionsbasierte Algorithmen laufen Gefahr, Beiträge, die Wut schüren, umso sichtbarer zu machen. Ich nenne das Algorithmen als Dramamaschine. Denn Algorithmen, die Likes belohnen, die belohnen immer auch Drama. Wir wissen nicht, ehrlicherweise, wie viel Facebook ist macht. Das Problem, aber besteht das Problem denn jetzt in dem, darin, dass der Algorithmus irgendwelche Artikel präferiert, die oft geliked werden, oder besteht das Problem darin, dass die Leute das liken? Also sie fährt da schon wieder zweigleisig, weißt du? Ja, und Drama, also ich meine, ja. Ja, ist halt ja Drama, das ist jetzt auch, ne? Höchst also, subjektiv. Das ist schon wieder so subjektiv, was sie da als Drama. Die Leute interessieren sich für interessante Sachen. Da schmeckt's! Alter Raschel, Kasper! So Newsflash, die Leute interessieren sich für interessante Sachen. Ne? Halte die Presse an, das muss unsere Überschrift sein. Die Leute interessieren sich für interessante Sachen. Es ist ein Wahnsinn, also super Feststellung. Wenn du irgendwann mal einen rechtspopulistischen Artikel schreibst mit einem Katzen-Thumbnail und die Katze hat noch große Titten, dann löscht sich das Internet selbst. Hab ich gelesen auf BuzzFeed. Genau. Um diesen Effekt zu kompensieren. Das Unternehmen beantwortet solche Fragen nicht genau. Wir wissen aber, dass Facebook keine unabhängigen Untersuchungen erlaubt, um genau solche ungewünschten algorithmischen Nebeneffekte zu prüfen. Was? Die möchten nicht, dass an diesem Algorithmus herumgedoktert wird, damit vielleicht irgendjemand mit einer persönlichen Absicht das Ding so einstellt, dass halt eben bestimmte Artikel gezeigt werden und andere nicht? Ich bin verblüfft. Wenn ich bei Facebook arbeiten würde und sowas vor mir stehen würde und verlangen würde, ich hätte gern Zugriff auf ihre Firmengeheimnisse, weil ich habe hier Moralin getrunken und ich bin der Meinung, ich muss ihnen was verbieten. Die unerwünschten. Dann bin ich einfach nur froh, dass ich in einem Land mit einem freien Markt lebe und sagen kann, gute Frau, bitte gehen Sie wieder in die lokale Behindertenwerkstätte, da werden Sie vermisst. Weil, sorry, das Niveau ist einfach, das tut weh. Es ist also wenn so einer ankommen würde und fragen würde, so irgendwie, darf ich mal an ihrem Algorithmus einstellen, würde ich sagen, ja, alles klar, mach mal. So. Mach halt mal. Ja, unabhängig, aber ne, unabhängig. Aber neutral, ja, klar, total. Das sicher. Dass solche wissenschaftliche Analysen, die relevant wären für unsere Gesellschaft, nicht erlaubt wären, halte ich für ein Problem. Jeden Tag nutzen 1,23 Milliarden Menschen Facebook. Und das ohne deinen Bias. Oh mein Gott. Ja. Die sind teilweise die nicht deiner Meinung. Und diese 1,3 Milliarden Menschen lassen sich alle von Fake News aus Deutschland beeinflussen. Muss man immer, ne? Genau. Wir sind alles Lämmer und nur du weißt und deine Freunde bei der Republika wissen als einzige Bescheid. Das ist furchtbar. Mhm. Aber ihr schafft das schon. Einfach nett durchsetzen. Setzt das Netzwerk durch. Stellen Sie sich einfach vor, wenn diese 1,23 Milliarden jetzt einfach gleichzeitig hochspringen. Was dann passiert. Das ist schon gefährlich, dass sich die Leute so vernetzen. Ja, genau. Ja, wenn die alle gleichzeitig einatmen, ja, dann... Wenn ein Facebook-Like schlägt mit seinen Flügeln und dann... Ja. Und wir können nur schemenhaft erahnen, wie sich das auf unsere Gesellschaft auswirkt. Der nächste wichtige Faktor, auch im Wahlkampf, ist Polarisierung. Wir sehen in vielen Phasen, wie sich die Fronten verhärten und wie ein sehr einseitiger Informationskonsum stattfindet. Rechtspopulisten empfehlen den du verzapfst, in den Medien angespült wird. Deswegen, das ist das Problem, dass Leute wie du mit Journalisten zusammenhocken, die dann so scheiße auf ihren Möchtegern Spiegel ehemalige Zeitungsblogs veröffentlichen. Genau, du bist Teil von dem, was man der Untergang des demokratischen Abendlandes bezeichnen könnte. Genau dein Format. Ich weiß nicht. Ihren Fans beispielsweise eine sehr einseitige Informationsdiät. Ich war heuer eine einseitige Informationsdiät. Vielleicht wissen die auch einfach, welche Zielgruppe die haben oder haben wollen und schreiben für die Artikel, ja, wie das übrigens mittlerweile fast alle Newsseiten machen. AfD Bayern. Und ich war nicht die einzige Österreicherin dort. Eingeladen war zum Beispiel auch der Rechtspopulist Heinz-Christian Strache von der FPÖ, ein Exportschlager bei der AfD. Auf jeden Fall durfte Heinz-Christian Strache seinen deutschen Fans auch erklären, wie das mit den Medien funktioniert. In seiner Rede sagte er zu den AfD-Anhängern über Medien: Wir haben es mit einer Systematik zu tun, wo oftmals Journalisten gar nicht mehr frei berichten dürfen, wo alles durchgeschaltet ist, gleichgeschaltet ist. Egal welche Tageszeitung ich kaufe, egal welchen Fernsehsender ich aufdrehe, überall die gleichgeschaltete Berichterstattung. Da gehen zu Recht immer mehr Menschen, auch bei uns in Deutschland, auch bei euch in Deutschland, hinein in die moderne Kommunikation. Man nennt es auch alternative Medien, weil es dort Meinungsvielfalt, weil es dort Pluralität gibt. In diesem Zitat. Ja, und wessen Fehler ist das? Wer ist hier das Problem? Nicht eher von den etablierten Medien, die seit Jahrzehnten sinkende Auflagen haben, sondern die Zuhörer und die Leser, die sind dran schuld. Weil das Qualitätsmedium, das ist immer gleich geblieben und das ist immer besser geworden. Und jetzt laufen plötzlich alle weg, obwohl das Produkt gut ist. Und da sind die bösen Menschen dran schuld. Und der Populismus. Und wir brauchen ein Zensurgesetz, damit sowas nicht mehr erlaubt ist, als andere ihre Meinung sagen. Damit wir alle wieder beim Spiegel klicken können. Das ist wichtig. Das ist Politik von heute. Ich bin behindert. Ja, also dazu schon mal vorgegriffen auf morgen. Eigentlich wollte ich es morgen einblenden. Also ich habe mir ja gestern schon okay. Die Debatte zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegeben und einer von den Redebeiträgen, die da im Bundestag waren, war von Renate Künast und die hat sich darüber beschwert, dass manche Journalisten heutzutage keine politische Korrektheit mögen, die meinen, dass man sich dafür schämen müsste. Wofür soll man sich denn da schämen, sagt Frau Renate Künast, einfach auf die Würde achten, das ist doch nicht schlimm, so gegen Diskriminierung sein, das ist doch was Gutes. Ja, und das ist diese Gleichschaltung halt eben. Also wenn du nur so Leute hast, die meinen, politische Korrektheit wäre gut, also halt eben politische Korrektheit mit allen Konsequenzen, die das halt eben hat, also diese gewisse Weltsicht, dass man da irgendwie meint, so alles ist irgendwie die Schuld der alten weißen Männer und so ein Kram. Und das hast du ja heutzutage. Die sind absolut verkommen. Das geht seit einer Dekade, geht die Qualität einfach nur runter. Das ist immer weniger Journalismus. Du hast immer mehr Meinung, die dazukommt. Das reicht doch, wenn ich mir Reuters durchlese. Weil was will ich mir denn das Wiedergekaute von, keine Ahnung, von Tagesschau oder von der Welt oder Zeit anhören? Was will ich denn damit? Ich kann Reuters lesen und weiß, worüber alle anderen bereden werden. Also was sie besprechen werden. Die tun dann noch ihren persönlichen Bias mit dazu, ein bisschen politische Korrektheit und das kann ich mir echt sparen. Ich lese Reuters und dann weiß ich Bescheid. Die ganzen Wannabe-Interpretationen, die kann ich mir doch, die kann ich in der Pfeife rauchen. Ja. Dort wird also insinuiert, dass es eine große Medienverschwörung gäbe. Alles wird gleichgeschaltet, alles durchgeschaltet und das Volk wird für dumm verkauft. Das Praktische an solchen Theorien ist, dass Rechtspopulisten dann auch immer gleich einen Lösungsvorschlag haben, wie man denn ausweichen sollte, wo man denn seine Information. Ihr braucht mehr Feminismus. Ja, ist ja furchtbar, oder? Bei Edition F. Weißt du? Ja, du zuerst. Ja. Weißt du noch, was du sagen wolltest? Was anderes aufregen. Ja. Sie kritisiert, ja, dass diese Leute auch gleich einen Lösungsvorschlag haben. Ja. Ich meine, stattdessen kann man ja auch gar sich bei der Republika dahinstellen und stundenlang über ein Thema sprechen, ohne einen Lösungsvorschlag parat zu haben. Einfach nur, ja, damit man halt. Okay. Da tust du ja bei Unrecht. Sie hat am Ende noch einen prima Lösungsvorschlag und eine Aufforderung an alle, was zu tun. Okay. Ihr Buch zu kaufen. konsumieren sollte. Um Strache zu zitieren, hinein in die moderne Kommunikation, man nennt es auch alternative Medien. Populisten schlagen ihren Wählern eine Abschottungsstrategie vor. In den USA sagte auch Donald Trump zu seinen Fans im Wahlkampf, vergesst die Presse, liest das Internet, studiert andere Dinge, geht nicht zu Mainstream-Medien. Und die AfD hierzulande vertritt die Meinung, dass sie dringend Instrumente der Gegenmacht bräuche, um den Medien etwas entgegenzusetzen. Aus diesem Grund hat sie zum Beispiel auch den... Ja, die Leute sind nicht eurer Meinung. Die wollen was ändern. Ja. Was werden sie da wohl tun? Vor allem, weißt du, ich meine, da jetzt zu kritisieren, in Medien nicht mehr vorbehaltlos glaubt, ja, beziehungsweise es Leute gibt, die zu kritisieren wagen, ja, das ist ja nicht ein Problem von Rechtspopulismus, sondern ganz einfach der fehlenden Meinungsdiversität in den Medien, ja, die, also wenn jetzt jemand sagt, da werden Themen aus dem gleichen Blickwinkel betrachtet und zwar von allen Seiten, also das ist ja dann keine Fake News oder sowas, ja, das ist ja dann, es entspricht ja der Wahrheit, ja, und ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, aber ich meine, das sind ja auch so Sachen, wo die da nie drüber reden, was aber keiner abgestritten hat, dass ja CNN diese eine da von den Demokraten da angestellt hat. Ich habe wieder vergessen, wie die hieß, aber auf jeden Fall eine halt, die da im Vorstand ist bei der Demokratischen Partei und die dann Fragen aus dieser TV-Debatte vorher an Hillary Clinton gegeben hat. Das ist ja rausgekommen mit diesen Leaks. Und das wird ja auch von keinem der Beteiligten abgestritten. Aber das hörst du nie in diesen ganzen Vorträgen und so ein Kram. Und das ist der Grund, warum die Leute sich abwenden und dann irgendwie zu sogenannten alternativen Medien. Ich finde diesen Begriff auch ziemlich scheiße. Und ich finde auch vieles, was auch teilweise an uns rangetragen wird, so nach dem Motto, ja, ihr seid ja ganz vernünftig und hier, ich habe hier auch noch was, das ist auch alternative Medien hier. Und wenn ich mir das angucke, dann stellen sich mir die Haare zu Berge, ne? So wie diese Lämmer-Show, die wir uns letzte Woche angeguckt haben, ne? Also, da wird halt auch jede Menge Scheiße getrieben, aber weil halt eben die Medien, die eigentlich deren Aufgabe es eigentlich wäre, komplett halt eben zu berichten und nicht nur ihre eigene Ideologie irgendwie an den Mann zu bringen oder an die Frau, das halt eben nicht wahrnehmen. Das ist der Grund, warum diese Verschiebung halt stattfindet, ne? Und das dann irgendwie auf die AfD zu pinnen, so als ob die AfD das ihren Anhängern befehlen würde und nicht umgekehrt, ne? Nee, das gab es ja schon vor der AfD. Ja, also dass die Leute haben einfach die Schnauze voll von ideologisch gefärbten Artikeln. Das ist halt so, ja. Ich meine, weißt du, hast seit Jahren eine sinkende Auflage und alle sagen, ja, das Problem ist irgendwas anderes, hat nichts mit uns zu tun, wir sind toll, wir machen Publikumsschelte, alles läuft gut. Und ich weiß nicht, also sozusagen die Behauptung, dass die Medien gut sind, die möchte ich erstmal fundiert mit Quellen haben. Also, weil das erstmal eine starke Behauptung ist. Ich weiß, dass wir zwar freiere Medien haben wie in manch anderen Ländern, aber die qualitativ sind die doch irgendwie in den letzten Jahren ziemlich vor die Hunde gegangen. Also. Den YouTube-Kanal AfD-TV gestartet, um selbst eigene Informationen liefern zu können. Populisten versuchen, Wähler weg von etablierten Medien zu bringen und hin in die eigene Echokammer. Als Echokammern versteht man digitale Räume, in denen sich großes Gleichdenkende untereinander austauschen. Und erst vergangene Woche lieferte die Süddeutsche. Ja, wir haben ja da vorhin schon drüber geredet, ne? Also zum Beispiel bei diesem A-Chan-Beispiel, was sie da gebracht hat. Das ist ja nun so richtig ein Regenbogen, ne? Also wenn du Diversität haben willst. Also ich meine, es ist alles irgendwie crazy, aber auf jeden Fall hast du auf dieser Seite halt einen Mausklick entfernt immer was anderes, ne? Vor allem, ich frage mich jetzt immer noch, wo sie da so die Verknüpfung ziehen will zwischen den Imageboards und diesen Fake News, dass man da auf Imageboards über Fake News spricht oder was? Ja, dass es da die Leute anheizt. Ja, gut, aber das ist ja auch teilweise die Intention von diesen polarisierenden Artikeln. Ja. Deutsche Zeitung, ein interessantes Indiz, dass Echokammern auch in der politischen Debatte in Deutschland entstehen können. Konkret wertete die Süddeutsche das Like-Verhalten von 5000 deutschen Facebook-Nutzern aus und sah sich dann auch an, wie die politische Sphäre aussieht. Die Datenjournalisten erkannten, dass gerade Sympathisanten der AfD eine größere Distanz zu anderen Lagern hin aufweisen. So sieht das aus. Man sieht hier die AfD und eine größere Distanz zum restlichen Feld. Die Süddeutsche schreibt dazu, die AfD verharrt eher in einer Echokammer. Für den Wahlkampf ist das eine fragwürdige Entscheidung. Warum? Denn wissenschaftliche Studien zeigen, schon auch außerhalb des Internets, aber wissenschaftliche Studien zeigen, dass in homogenen Gruppen sich die Meinung verhärtet. Und das heißt auch, dass Falschmeldungen leichter in solchen Gruppen kursieren können. Denn es fehlt die Stimme des Skeptikers, die Stimme desjenigen, der sagt, Moment, stimmt diese Information wirklich? Will Deutschland wirklich Hunde verbieten? Deswegen beunruhigt mich das so, wenn Populisten Deutschland und nicht, ihren Anhängern empfehlen, welches Medium sie konsumieren sollten. Und ich möchte noch auf ein Problem eingehen, bevor ich zu den Lösungen komme. Nämlich eine große Hoffnung. Seit den Anfangstagen des Netzes ist ja, dass online jeder Bürger seine Stimme erheben kann. Also, dass jeder die Chance hat, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen. Das ist eine schöne und wichtige Vorstellung. Wir können aber online sehen, dass ein Teil der Bürger nicht nur eine Stimme haben will. Dass die mit einer Stimme wie jeder anderen eigentlich gar nicht zurande kommen, dass das ihnen das zu wenig ist. Und sie wollen auch in anderen Wahlen mit. Was meinst du? Social Boots. Social Boots. Aus der Kiste. Ja, keine Ahnung. Also vor allen Dingen, also ich bin da eben nochmal, habe ich drüber nachgedacht, über, weil sie ja meinte, so ja, und die AfD hat auch ihren eigenen YouTube-Kanal und so. Wo ich mir denke, ja, und die ganzen anderen Parteien haben alle eine Stiftung, ne? Oder nicht hier irgend so ein solche Thinktanks, ne? Eine Stiftung und einen YouTube-Kanal. Ja, die dann ja, irgendwie im Interesse des eigenen Selbstverständnisses halt versuchen, irgendwie alles hinzudrehen, irgendwelche Studien zu fabrizieren und so. Das ist jetzt auch nicht verwerflich. Was ich nochmal kurz sagen wollte zu dieser. Nee, also was ich nochmal kurz sagen wollte dazu, dieser Echokammer und von wegen die AfD schotte sich ab, das ist ja eher so, die ganzen anderen Parteien, die wollen ja auch nichts mit der AfD zu tun haben. Ne? Ja, genau. Ja. Und so, jetzt weiß ich nicht, das dazu Vorwurf zu machen, halte ich für ein bisschen. Es geht ja teilweise auch so weit, dass man, also die FDP zum Beispiel hat ja irgendwie einen Erlass gemacht, dass quasi niemand wieder reingelassen wird. Also die Leute, die ausgetreten sind aus der FDP und in die AfD eingetreten, die können quasi nicht wiederkommen, schon nach Satz. Ja, oder hier jetzt vor kurzem auch NRW, ne? Hier blau-schwarz wird es nie geben. Ja, gut, das ist aber zu erwarten, weil ja, die CDU würde sich halt kaputt machen, wenn sie sie mit ins Boot holen. Das ist halt bei solchen Parteien, die sich so nah sind, normalerweise, da kann halt nur einer dann irgendwann überleben. Und das war ja auch das Ding mit dem Brexit und so in England, dass halt die UKIP hochgekommen ist und die Konservativen gemerkt haben, okay, die können uns das Wasser abgraben. Und dann haben sie halt deren Kram einfach übernommen und damit halt gewonnen. Also UKIP ist so gut wie weg. Ne? Also da sind ja jetzt bald Wahlen und die UKIP wird die 3 Sitze oder so, die sie gehabt haben, wahrscheinlich verlieren im Unterhaus, weil die jetzt ihren Zweck erfüllt haben. Ne? Die wählt jetzt keiner mehr. Die Konservativen haben ihnen ihren Brexit gegeben und das reicht denen jetzt. Ich habe schon erzählt, dass Ajahn gerade erst am Montag aufgerufen hat, zur Bundestagswahl. Ich habe mir in den letzten Wochen immer... Ajahn hat aufgerufen und nicht irgendwie jemand auf Ajahn. Ja. ...wieder Ajahn in der französischen Debatte angeschaut und fand das extrem faszinierend. Denn man musste nur 15 Minuten auf dieser rechten Seite verbringen, um wie ein französischer Wutbürger twittern zu können. Die anderen User brachten einem die passenden Hashtags, die passenden Slogans, die passenden Links und natürlich auch die passenden Fotos mit zum Beispiel Zitaten, die negativ über Emmanuel Macron waren, die man liefern konnte. In 10 bis 15 Minuten. Da muss man auch recht sein, wenn man was gegen Emmanuel Macron hat. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Ja. Vor allem konnte man selbst. Also Agent ist ja da eher reaktionär. Die reagieren ja auch nur auf das, was da um sie herum passiert. Und wenn sie dann die Informationen zusammentragen, die man auch dafür nutzen kann, um wie ein französischer Wutbürger zu twittern, ja, dann liegt es ja immer noch an einem selber, ob man das macht. Ja. Einen französischen Wutbürger simulieren und so tun, als sei Marine Le Pen viel beliebter, als es tatsächlich war. Und der nächste Schritt in dieser Entwicklung ist die sogenannte Social-Bot-Debatte, bei der sich User sogar Meinungsroboter zulehnen, fremdgesteuerte Accounts, die ausschauen wie Menschen, aber die in erster Linie Propaganda betreiben. Mich wundert nicht, dass wir diese Diskussion mittlerweile führen. Morgen zum Beispiel gibt es einen Vortrag von Lisa Maria Neudert vom Oxford Internet Institute dazu, den ich empfehlen möchte. Mich wundert nicht, dass wir diese Debatte über Automatisierung führen. Warum? Weil diese User, die so laut und aufdringlich sein wollen, für die ist die Automatisierung also, die Möglichkeit, also, alle fünf sorry, Minuten die Eigenschaft. Weißt du warnst jetzt vor Bots im Internet. Ja. Da frage ich mich doch, wenn du jetzt eine Stiftung hast und da, sagen wir mal, 20 Millionen Euro für Werbung ausgibst, dann tust du dir ja dann auch Aktivisten mieten, die wie Bots auf der Straße stehen und die Leute angammeln und sagen, soziale Gerechtigkeit. Also, weißt du, das sind auch Bots. Also, wisst ihr, was ich meine? So nach dem Motto, ja. So, warum dürfen dann Parteien überhaupt Werbung haben? Weil damit könnten sie ja auch Leute beeinflussen. Also, ja, das macht genau, überhaupt gar keinen Sinn. Also, haben jetzt die anderen Parteien Angst davor, dass sie sich einen Programmierer suchen müssen, damit sie auch ein paar Bots haben? Also, verbieten wir als nächstes, ich weiß nicht, Snapchat und YouTube, weil das ist böse für Parteien. Und dann dürfen Parteien nur noch per Brief, die dir einen Brief schicken als Werbung. Also das ist so hirnverbrannt. Das ist aber natürlich, das ist nicht mehr wichtig, was gesagt wird, sondern wie es verbreitet wird, auf welche Art und Weise. Und da muss man unbedingt auf dem neuesten technischen Stand sein, weil sonst hat man gegen die anderen Parteien überhaupt keine Schnitte mehr. Ja, wer? Es geht wie üblich um das Wer. Ne? Also die Rechtspopulisten, Das sind die, die es nicht dürfen, die sogenannten. Und die anderen sind halt die Guten, ja. Und auch da wieder, also ich habe da keine großen Sympathien für diese Parteien, die sie als Rechtspopulisten bezeichnen. Ich glaube, so eine Marie Le Pen ist eine ziemliche Katastrophe, genauso wie der komische Gerd Wilders da, was ich auch nur von YouTube gelernt habe, dass der wirklich aktiv quasi vorgehen wollte, also sowas wie den Koran halt eben richtig verbieten, dass man gar nicht mehr lesen kann oder so. Ne? Also das geht halt in meinen Augen halt auch vollkommen zu weit. Also ich sehe da nichts Gutes am Islam oder so, aber das ist einfach, das hat die Politik nicht zu verfügen, sowas. Das müssen die Leute selber wissen, ob sie so ein Buch lesen wollen oder nicht. Ne? Mir ist das schon genug, wenn der Staat sowas nicht alimentiert und nicht aktiv fördert, was wir ja leider haben in Deutschland. Und da muss ich dann aber leider, ja, wenn man dann keine, ne, also ich habe eigentlich gar keine Lust, solche Leute ständig in Schutz zu nehmen, aber man lässt einem ja keine andere Wahl hier mit so einem Quatsch, ne. Eigene Meinung rauszublasen, selbst wenn man gerade schläft, dadurch der nächste logische Schritt. Wenn ich einfach nur alle anderen zugrünen will, dann ist es ein wunderbares Tool. Wir sehen hier weitere Formen der digitalen Meinungsmache. Ich habe letztes Jahr auf der Republika schon über Falschmeldungen geredet und warum Falschmeldungen oft so gut funktionieren. Und das wirklich Tragische in meinen Augen ist, dass jetzt ein Jahr vergangen ist und eigentlich es schlimmer als besser wurde. Ich glaube, viele sind besorgt. Wir hinken in der Aufklärung hinterher. Und darum möchte ich jetzt noch drei Ideen bringen, was wir tun können. Erstens, gehen wir auf die großen Plattformen ein. Es ist unmöglich, dieses Problem zu lösen, wenn uns die großen Plattformen dabei nicht mithelfen. Ich finde es mittlerweile wirklich unlustig, wie viel wir nicht wissen. Dass zum Beispiel diese unabhängige Forschung zu Algorithmen nicht ermöglicht wird. Ich habe gerade erst letzte Woche mit der Mathematikerin und Algorithmusexpertin Cathy O'Neill geredet. Die auch ein Buch zum Thema Algorithmen verfasst. Ich weiß, Forschung zu den Algorithmen. Ganz ehrlich, geht so McDonald's und sagt, ich möchte gerne wissen, was in der Big Mac Soße drin ist. Geht zu Coca-Cola und sagt, ich würde gerne wissen, was euer Mischverhältnis von Zucker und Geschmacksstoffen ist. Genauso ist es bei Internetseiten. Keine Ahnung, was sie sich da einbilden. Und ob sie vielleicht einfach nur... Ich weiß nicht, kein Respekt vor Firmengeheimnissen haben. Also ich tue jetzt ein Riesenunternehmen verteidigen, was ich wahrscheinlich auch selber verteidigen kann. Aber ganz ehrlich, was interessiert dich das, wie die ihr Geschäft machen? Was erdreistet sie sich, dass sie sich das rausnimmt, dass sie zu Facebook hingehen will und sagen will, macht mir bitte ein Gremium, ich will euch erklären, welche Nachrichten ihr nicht verbreiten dürft. Wie kommt man darauf, so arrogant zu sein, sich das herausnehmen zu wollen, zu sagen, ihr seid ein Riesenunternehmen und ihr müsst jetzt das tun, was ich von euch verlange, weil ich habe Moralin getrunken und es ist das beste Moralin, was es seit langem gab. Ja, ich glaube, sie ist da einfach viel zu naiv, ja, und glaubt, wenn sie da gut argumentiert, könnte sie Einfluss auf Facebook und deren Handhabe von der Weiterverarbeitung von Informationen, weißt du, darauf Einfluss nehmen. Ja, das ist halt eben, wie soll ich jetzt sagen, das ist halt, sie stellt sich das alles ein bisschen einfacher vor, als es wirklich ist und da einfach mit einem Appell an Verantwortung und keine Ahnung zu sagen, irgendwie, ja, ich könnte mir vorstellen, dass Fake News Leute aufhetzt oder so, das wird da auch nicht reichen. Ja. Aber gut, dafür gibt es ja die Republika, dass man andere Leute dafür mobil macht, die eventuell Einfluss auf solche Geschichten haben. Ja. Und wenn es die Medien selbst sind. Ich hätte zum Beispiel gerne, dass Sachen wie GZSZ verboten werden. Ich finde, dass es einer Kultur schädlich ist, wenn du so niveaulose Unterhaltung anbietest und das die Leute konsumieren. Ich halte es für kulturell fragwürdig, dass man sowas überhaupt verbreite. Trotzdem erdreiste ich mich nicht, zu RTL hinzugammeln, zu sagen, ich will jetzt, dass ihr ein Produktionsverbot habt, weil mir gefällt es persönlich nicht. Und mein Geschmack, genau, das ist der beste Geschmack, den es schon immer und jemals überhaupt gab. Weißt du? Ich möchte jetzt bitte unbedingt mal in eurer Konferenz sitzen, wo ihr entscheidet, welche komischen Handlungsstränge ihr da reinbringt und warum. Ja. Weil ich habe das Gefühl, ihr plant was. Weg und wir zeigen wieder hochqualitatives TV wie Dallas oder Denver oder so. Genau. Knight Rider! Und ich habe sie gefragt, ob sie denn für Facebook solche Auswertung machen würde, wo sie genau testet, welche gesellschaftlichen Nebeneffekte der Algorithmus haben kann. Das Interessante ist, sie hat das sogar schon einmal in einem Blog-Eintrag vorgeschlagen. Sie würde das gerne machen. Es wird nur nicht ermöglicht. Das heißt, Wissenschaftler müssen Zugriff bekommen. Sie müssen nicht den Source-Code oder Firmengeheimnisse sehen. Sie müssen nur Tests machen können, um dann gewisse Nebeneffekte zu ermitteln. Das wäre absolut machbar. Das ist der erste Schritt. Gewisse, ja, dann macht ihr doch einen Facebook-Account, Alter. Wo ist das scheiß Problem? Ja? Ach, gewisse Gott. Nebeneffekte, die natürlich auch wieder also quasi halt das unterstützen, das untermauern, was sie sowieso schon denken. Diese Leute halt. Ja. Schritt. Der zweite Schritt hat mit Faktenchecks zu tun. Ich persönlich finde es sehr gut, dass Facebook mittlerweile und in immer mehr Ländern Faktenchecks einblendet. Also bei einer falschen Meldung zeigt, dass diese disputed, umstritten ist und dass man den Link zu Faktencheckern bekommt. Denn gerade die Nutzer, die oft nicht mit Korrekturen in Kontakt kommen, können diese dann eher sehen. Und ich finde eines wichtig, Faktenchecks funktionieren. Faktenchecks haben auch einen politischen Effekt. Das zeigt eine interessante Untersuchung aus den USA. Faktenchecks haben einen politischen Effekt, das hört sich aber richtig gut an in meinen Ohren. Faktenchecks haben einen politischen Effekt, wie, in was besteht der denn? Aber das wird sie uns wahrscheinlich nicht verraten. Aber ich weiß, wo drin er besteht, nämlich darin, dass Leute eingeschüchtert werden. Ne? Faktenchecks, also ich finde Faktenchecks auch sehr toll. Ich mache das mein ganzes Leben lang, seitdem ich Medien konsumiere, versuche ich immer auf die Quelle von der Quelle zu kommen. Und deswegen finde ich den überwiegenden Anteil der veröffentlichten Presse einfach nur hundsmiserabel. Und finde, dass die Medien nicht mal mehr ansatzweise die Realität ordentlich abbilden können. Und das ist noch nicht mal mehr politisch links oder rechts eingehaucht, sondern einfach nur, es ist ein scheiß Saftladen, was wir als Medien haben. Und einfach nur dann zu hören, wir müssen Faktenchecks einführen, ob Hunde wirklich verboten werden in 5 Jahren. Ich halte es nicht aus, Alter. Es tut weh. Wie läuft so eine Person rum und bezahlt Steuern und läuft nicht vors Auto, weil sie abgelenkt ist von irgendwas Glitzerndem? Ja. Also ohne Spaß. Wir haben ja auch schon öfter über die Glaubwürdigkeit von so Leuten wie Korrektiv gesprochen. Und die haben ja auch gerade letztens wieder einen auf die Mütze gekriegt, weil sie diese Prostitutionsvergangenheit von der einen AfD-Kandidatin offengelegt haben. Die haben auf die Mütze gekriegt für ihre tolle Recherche in den Kliniken. Warum soll ich denen denn mehr glauben als irgendeinem anderen dahergelaufenen Typen, der sich Blogger, Journalist oder sonst irgendwas auf die Stirn geklebt hat? Wo ist denn da die Kontrolle? Dass die jetzt wirklich. Aber das sind Blogger und Journalisten, die sagen, dass sie die Guten sind. Das macht den Unterschied. Ja. Die Wissenschaftler Brandon Nehan und Jason Reifler haben sich angeschaut, hat das einen Effekt auf die Politik, wenn Politiker merken, dass ihnen auf die Finger geschaut werden. Sie haben 1200 Politiker aus 9 US-Bundesstaaten dafür analysiert und sie haben sie in 3 Gruppen geteilt. Und die erste Gruppe, die bekam Briefe, in denen sie extra darauf hingewiesen worden sind, dass in ihrem Bundesstaat Faktencheck-Einrichtungen sind, die Aussagen von Politikern überprüfen. Und in diesem Brief wurden auch konkrete Beispiele gebracht von horrenden Äußerungen, die richtig gestellt worden sind und somit aufgezeigt worden sind. Und in der zweiten Gruppe bekamen die Politiker auch einen Brief, wo es hieß, sie führen eine Studie zum Thema Richtigkeit und Korrektheit in der Politik durch, und die dritte Gruppe bekam keine Briefe. Die anderen beiden Gruppen waren eher Vergleichsgruppen, um zu schauen, ob diese Briefe einen Effekt haben. Und es stellte sich heraus, unter diesen Politikern, die solche Briefe bekommen haben, man weiß nicht, wie viele die wirklich öffneten und so weiter, aber unter dieser Gruppe war tatsächlich das Verhalten dann besser. Sie zeigten weniger falsch, sie äußerten weniger Falschmeldungen als die anderen Gruppen. Hier sieht man das. Das hier sind die Gruppen, ja, die keinen Brief... Frau, früher hat der Journalismus das als Aufgabe gehabt, und seitdem ihr euren Scheißdrecks-Meinungsmacher-Journalismus eingeführt habt, der immer mehr in allen Medien durchkommt, seitdem braucht man Faktenchecks. Das hatte... Das war mal der Journalismus. Es tut weh, wenn die Leute durchatmen. So dumm sind. Eibel, ruhig durchatmen, ganz ruhig. Wusa. Wusa. Es ist wie eine Frau, die sagt, also mit dem Handy, früher kommt man mal, man hat eine SMS und es wäre toll, wenn man auf den Knopf drücken könnte, wo man dann sprechen könnte und dann könnte die andere Person das hören, weißt du? Wenn eine Frau dir so das Handy erklärt, ohne Spaß, es ist das ist die Grundaufgabe vom Journalismus, der nicht mehr wahrgenommen wird. Warum alle Leute so enttäuscht sind vom Journalismus. Und jetzt kommt man und sagt, Checks sind toll, haha. Und ich sehe gerade, hier unten diesen Untertitel von ihrem Buch, steht drauf, wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren. Die manipulieren uns. Die steuern uns, die da oben. Es ist egal, welche Überzeugung du hast, Fake News manipulieren dich. Und Populisten. Ja. Die unkontrollierte Technik vor allen Dingen. Ja. Man muss alles kontrollieren. Man muss alles checken, alles überprüfen. Brief mit eher vagen Informationen zur Forschung erhielten. Und das ist die Gruppe, die über Faktenchecks aufgeklärt worden ist. Und im Beobachtungszeitraum von mehreren Monaten zeigte sich hier, dass diese Politiker weniger teilweise falsche bis ganz falsche Äußerungen machten. Das hat schon einen Effekt. Es wird nicht jeden Politiker umstimmen. Es wird einen Donald Trump wahrscheinlich nicht umstimmen. Aber es hat trotzdem eine Wirkung. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Vorschlag. Jeder Einzelne von uns kann auch etwas machen. Ich habe über diese extrem hyperaktiven User auf 8chan etc. gesprochen, die unglaublich viel Zeit damit verbringen, fremde Wahlen beeinflussen zu wollen. Ich glaube, es ist unrealistisch, dass wir das jetzt auch machen. Ich zum Beispiel habe überhaupt kein Bedürfnis, mir ein französisches Profil zuzulegen und den ganzen Tag mit Marine Le Pen und Ähnlichem zu verbringen. Ich glaube, quantitativ kommen wir da nicht weiter, aber qualitativ können wir besser werden. Es ist nämlich so, dass diese Fälscher und aggressiven Nutzer oft sehr, sehr geschickt vorgehen. Ein Beispiel, das sie machen, ist, sie nutzen extrem stark Bilder. Und etliche Untersuchungen zeigen, dass Bilder zu Information als auch zu Desinformation viel besser funktionieren. Eine Studie von Wissenschaftlern aus Stanford hat zum Beispiel gezeigt, wie Jugendliche und junge Erwachsene sehr vertrauenswürdig gegenüber Bildern und Infografiken sind. Ein anderes Beispiel, Breitbart. Die rechte einschlägige Seite Breitbart. Was sind deren erfolgreichsten Beiträge auf Facebook? Das sind gar nicht deren Artikel, das sind deren Bilder. Ich gebe hier ein Beispiel. Solche Fotos postet Breitbart, in denen dann zum Beispiel negative Meldungen über Hillary Clinton verbreitet werden. Und mit Abstand sind diese Bilder erfolgreicher als Texte. Und dieses Bild ist übrigens ein Meme in der republikanischen Szene. Das heißt, es wird immer wieder abgewandelt, übernommen, mit neuen Sprüchen versehen. Dieses Bild wird immer wieder übernommen, um Hillary Clinton in ein schlechtes Licht zu rücken. Aber das funktioniert. Und ich glaube, ja, das ist ein Meme, ne? Das ist ein Meme in der rechten Szene. Die Rechten, die haben die eingeladen, die Clinton, haben mir diesen Frack angezogen, sie vor dieses Mikrofon gestellt und gesagt, hier, breit mal deine Arme aus, wir brauchen ein rechtes Meme. Oder ja, ist das vielleicht also eine Wahlkampfveranstaltung und das wird einfach benutzt halt eben, weil es lustig ist. Eins von beiden. Wir müssen langsam über Produktionsverbote für diese Maymays nachdenken. Ja, ich glaube auch. Das ist ganz wichtig. Ich habe da so von der Antonio-Stiftung gelesen, das ist total schlecht, außer wenn es die Guten machen, dann ist es gut. Ja, man braucht einen Personalausweis, den man einschiebt in so einen Schlitz in den PC und dann darf man erst Memes machen. Genau. Und die haben dann den persönlichen Fingerabdruck. Dafür stehe ich. Nur solange du noch Meme-Punkte auf deinem Konto hast. Wir brauchen also dringend eine DIN für Memes. Ich möchte all unsere Viewer mal gerade warnen. Ja, nehmt euch vor, Billig-Memes aus linken Produktionsstätten in Acht. Ja. Genau, es ist nice Sweatshops. Wart nur ab, Mondaffe, wart nur ab. Old Right, ich glaube, Gamer. Wir können von Fälschern eines lernen. Fälscher. Sie hat gerade gesagt, ich glaube, wir können von Fälschern eines lernen. Wie man fälscht. Ja. Ich meine, weißt du, in den USA ist es noch am lustigsten. Die Demokraten sagen ja, die Republikaner, das ist die Subrasse von Mensch, die sind das Böse, die sind schlimmer wie alle anderen Diktaturen auf der Welt. Nordkorea, Quatsch. Republikaner, das sind die wirklich schlimmen. Bei den Republikanern heißt Demokraten, na, das sind alles Marxisten. Wenn du die willst, dann hast du hier den Sozialismus. Ja. Das polarisiert seit Jahrzehnten. Und da wirst du jetzt mit einem Meme-Bildchen mehr oder weniger nichts ändern. Ja, also, jetzt lernen wir erstmal, was man von den Fälschern lernen kann. Wir haben gelernt, wie sie total unvertrauenswürdige Informationen so tarnen, dass Menschen nicht merken, dass da gerade irgendwas Dubioses passiert. Auch einschlägige Seiten täuschen mit solchen Inhalten oft darüber hinweg, dass manches ein bisschen tendenziös ist. Ja, genau, die wissen, dass das alles falsch ist. Die wissen, dass Hillary Clinton auf gar keinen Fall irgendwie hier irgendwelchen Voter Fraud macht. Das wissen die. Das ist nicht so, dass die das annehmen und dann ihre komischen Memes machen, genauso wie ihr alles wirklich auch annehmt oder einen Quatsch dazu irgendwie sagt. Aber nein, wenn die das machen, ist das eine Fälschung und eine gezielte Lenkung, Manipulation, keine Ahnung wie was. Das ist nicht so, dass die Leute auch irgendwie fehlinformiert sind, genauso wie ihr, oder Sachen glauben, die auch stimmen, die ihr für Quatsch haltet oder irgend so ein Kram. Nee, das ist alles nicht, das ist alles orchestriert bis ins Kleinste und mit maximalem Vorsatz alles manipuliert. Wir können, glaube ich. Das sind Republikaner, die können gar nicht anders außer zu manipulieren, weil. Ja. Klingt schon so wie Reptiloid. Ja. Weil wäre da nicht der böse Kapitalismus und die bösen Superfirmen, die Geld für Lobbyisten, die Republikaner erzeugen, ausgeben würden, dann wäre die Welt in Ordnung. Wir müssten nur den Kapitalismus verändern, weil die bösen Unternehmer, das sind alles Republikaner und die müssen wir in Lager einsperren. Cost reasons. Mhm. Ja, Republikaner wählt man nicht, außer man lässt sich manipulieren, ist ja klar. Genau, also die wissen ja alle nicht, dass das falsch ist, was die da tun. Die sind nur Opfer von den Medien und vom Kapitalismus und von Chemtrails. Unkontrollierte Technik. Unkontrollierte Technik. Ja, mich hat voll überrascht, dass so viele Wähler aus den USA offensichtlich auf 8 und 4chan unterwegs sind, dass das geklappt hat. Ja, also das siehst du mal, wie weitreichend das überhaupt geht. Ja, das da links unten, how stupid do you think we are? Scheinbar schon, ja. Ja, das ist Nicht warm. auf die gleiche Niveauebene gehen, aber wir können manche Tricks auch für uns nutzen. Wenn Desinformation und Aggression besser funktioniert, wenn wir sie als Bilder und Memes, wenn sie als Bilder und Meme gebracht werden, dann muss unsere Aufklärung und unsere Appelle an Empathie auch über Bilder und Memes passieren, wenn wir Das ist effizient das sein wollen. Erbärmlichste, was Das ist ich geil! Das ist seit langer Zeit gehört habe. geil! Jemand, der sich Ja. hinstellt und sagt, wir müssen mit Memes antworten. Entweder du hast eine lustige Idee, machst dein Ja. eigenes Meme und schickst es raus, oder du hältst die Ja. Fresse. Aber Memes funktionieren Ich nicht hab's darüber, dass du dich vor einer Menge hinstellst und sagst, ja, jetzt geht ihr alle mal nach Hause und dann na, macht ihr mal bitte alle drei, vier Memes und die postet ihr dann mal an die Ja. Nicht-Egal-Kampagne und Für dann die werden wir Gerechtigkeit. das Ich rechtzeitig schreiben. glaube, ich hab's, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesagt habe, aber irgendwo habe ich es schon mal erwähnt. Die Ursache und Wirkung wird einfach hier falsch verstanden von Memes. Ja, und zwar, es ist nicht so, dass du dich hinsetzt und beschließt, so, jetzt mache ich mal ein Meme und das geht viral. Es ist immer genau andersrum. Du hast irgendwie ein Bild oder so, das lässt sich gut verwenden, oder halt eben eine Person, die lässt sich gut verarschen, ja. Und dann kommen halt eben die Leute zusammen und diese ganzen Bilder, diese Memes, die entstehen erst dann, ja. Also sich da wie eine Werbeagentur hinzusetzen und eine Kampagne zu planen, ja, das wird nicht Was anderes können funktionieren. die aber nicht. Das ist das Naja, Einzige, was sie können. das ist ja auch versucht worden, siehe Schulzzug. Ja? Und wir sehen Ach ja hier, Gott. wie das funktioniert hat. Ja? Oder wie hier, wie hießen sie, Neues Deutschland, nee, No Hate, genau, mit ihren Counter-Memes, die alles waren, aber halt keine Memes, weil sie nicht lustig waren, sondern Ideologisch Forst-Memes halt. Ja. widerlich teilweise, richtig, richtig widerlich. Ja, genau, da könnt ihr euch mal angucken, wie das aussieht, wenn so Leute wirklich sowas konstruieren und Bullshit verbreiten wollen, aktiv. Warte mal, es kommt doch jetzt gleich noch ein Meme Beispiel. Engineering is wrong. Ich glaube, wir brauchen für die Left card meme. Bundestagswahl auch Bilder und Memes, die genau an diese Vernunft appellieren. Und wenn ich einen Vorschlag machen kann, dann ist Memes, die das, an Vernunft mit Memes appellieren. sich bereit zu machen. Denn die anderen machen sich auch bereit. Memes haben die wunderbare Fähigkeit, emotional aufzuklären und die Gefahr von Emotional aufzuklären. Und die Gefahr, ja, die anderen, die schüren Ängste. Jetzt sage ich euch mal die Gefahr, die besteht, wenn wir nicht unsere eigenen Memes haben. Irreführung sichtbar zu machen. Ich habe selbst dieses Meme mit der Katze gemacht. Ich bin kein wahnsinnig talentierter Meme-Wizard, wie das im Netz genannt wird. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, macht Memes. Immerhin hat sie mal mit einer ihrer Aussagen recht. Das ist ja auch schon mal was, was man festhalten kann. Genau, so Sie ein ist bisschen. kein absolut wahnsinnig talentierter Meme-Wizard. Ja, Aufklärung, vor allen Dingen Aufklärung. Das ist überhaupt das verrückteste Bild, ich glaube, das ich seit langem gesehen habe, wenn nicht ever. Da steht Aufklärung mit Memes, Republika 17, Fight Fake News, Internet doesn't save itself, Lügen im Netz, wie mit Fake News Populisten und kontrollierte Technik uns manipulieren. Überdosis Buzzword. Das ist Buzzword Culture. Da habt ihr's. Aufklärung, Aufklärung. Wenn das die Gegenstrategie ist, Alter, ich Ja. mach sofort einen Fake News Blog auf. Die werden blühen. Die werden. Ja. Oh, weia, Macht Bilder. Lernt von den Tricks, die die Fälscher und Demagogen anwenden. Wenn wir selbst diesen unsauberen Akteuren das Handwerk legen, dann müssen wir mindestens so gerissen werden wie sie. Ja. Also ich weiß, sie versucht hier so einen Fight from Gerissen. Fire with Fire Approach, weißt du, so Feuer mit Feuer bekämpfen. Und im Endeffekt ist es doch eine Ja. ganz jämmerliche Kapitulation vor den überlegenen Möglichkeiten des als Feind wahrgenommenen, der als Feind wahrgenommenen Leute, weißt du? Ja, es ist Feuer mit einem Also ich finde es wirklich Streichholz. erbärmlich. Das ist Feuer mit einem Ja. Streichholz bekämpfen. Das zum einen. Und zum anderen ist es so, dass die ganze Zeit sagen, die Leute legen hier überall Feuer. Die legen überall Feuer. Die legen überall Feuer. Und wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen Feuer legen. Wir müssen Feuer legen. Ja. Oh Gott. so, es ist wirklich pathetisch. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch so gerissen sein können. Danke. Nein. Nein, the left can't me. Nein, danke. Ja, ja, Mann, ey. Okay, wisst ihr was? Okay, Leute, wisst ihr, was ihr dafür machen müsst? Ihr geht jetzt alle auf A-Chan und sucht, seht euch da die Memes an. Ja? Und wenn ihr dann am Ende der Woche Rechtspopulisten seid, dann wisst ihr, wer schuld ist. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz einspielen. Das war dieses Ding von 2015. Also ich habe hier schon ein bisschen vorgespult, weil jetzt kommt halt eben mein Lieblingsteil davon. Der erste Lösungsansatz müsste also sein, dass wir online auf einen respektvollen Ton achten. Und hierzu gibt es schon zunehmend gute Konzepte. Ein Beispiel, das Online-Medium Gawker blendet zuallererst jene Leserkommentare ein, mit denen der Autor des Textes interagiert hat. Das heißt, er hat diese Kommentare für gut befunden oder hat darauf reagiert. Genau. Ja, also ja. Gawker war ja so die absolute Siffe im Internet eigentlich. Also die sind ja auch für so Sachen wie Gamergate halt mitverantwortlich mit diesem Kotaku-Spielermagazin. Gawker ist so gut journalistisch gesehen, dass sich eine Bewegung entwickelt hat, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Unternehmen zu stoppen. Genau, eine Bewegung für ethischen Journalismus, ja. Und ja. Also Gawker ist wirklich ein leuchtendes Beispiel für investigativen und Journalismus mit Leuten, die was von ihrem Handwerk verstehen. Was macht Gawker heutzutage nochmal? Die sind weg. Peter Thiel hat sie gekillt. Ja, das war auch dieses Ding. Also zum einen haben sie sich ja darüber aufgeregt, dass irgendwelche Nacktbilder von irgendwelchen Frauen im Internet grasieren. Also hier ja. Jennifer Lawrence und diesen ganzen Leuten da damals. Das moralisch höchst verwerflich, ja, aber dann bei Condé Nast den Homosexuellen outen. Ja, genau, sehr schön, sehr, sehr, sehr gut. Diverse ja. Homosexuelle geoutet, unter anderem halt auch den Peter Thiel. Das ist ja so ein deutscher Milliardär, der mit, ich glaube, PayPal irgendwie reich geworden ist. Und der hat ja Donald Trump unterstützt im Wahlkampf und deswegen war der ja bei den Linken auch unten durch, obwohl er halt ein homosexueller, deutscher, erfolgreicher Mann ist. Und ja, und der hat ja dann Hulk Hogan unterstützt bei seiner Klage gegen Gawker, weil die haben ja quasi dieses Sextape von ihm verbreitet. Also die gleichen Leute, die sich darüber aufregen, dass man sich nackte Frauen angucken kann, also irgendwelche Berühmtheiten, die man vielleicht attraktiv findet, dass Nacktbilder, die die selber aufgenommen haben von sich, aber natürlich nicht veröffentlicht haben wollten, irgendwie geleakt worden sind. Das ist furchtbar, das ist der Untergang der Welt, ne? Aber so ein Video, wo derjenige nicht Kenntnis von hatte, dass es hergestellt wurde, ne, das dann zu verbreiten und da dann auf dem Standpunkt auszustehen, nachdem schon ein Gericht das untersagt hatte, das ist ja quasi das, weswegen es Gawker heute nicht mehr gibt, weil das war ja dann die große Klage da, wo sie dann so viel Geld bezahlen mussten, dass das halt das Schiff dann untergegangen ist. Und zu Gawker gehört halt dieser ganze Krebs, da dieses Kotaku und Jezebel, dieses radikal-feministische Blog, das auch sich den Anstrich von Journalismus gibt, aber halt nur die eine Ideologie raushaut. Und was die für eine Kampagne gefahren haben, ne? Also gerade jetzt hier gegen die Gamer halt, oder halt eben auch mit Jezebels gegen Männer generell, so feindseliges Zeug. Und das jetzt so hinzudrehen, als wäre das irgendwie jetzt so das Tolle gegen Hass im Internet, ne? Dass die jetzt irgendwie sagen, so, ja, hier, wir haben unsere Kommentare, die werden jetzt so moderiert, dass man jetzt nur das lesen kann, was irgendwie hier der Gawker-Journalist für lesenswert hält. Und Gawker, ne? Vor allem nach 2017 die AfD-Filterbubble ankreiden, ja. Ja, die Übersetzung des Wortes Gawker auf Deutsch ist Gaffer. Und der Name war halt auch Programm. Also das ist die übelste Boulevard-Siffe. Und man kann in dem Zusammenhang auch gerne nochmal hier ans SPJ Airplay erinnern, wo halt so eine Gamergate-Diskussionsveranstaltung stattgefunden hat. Und da auch die, wie hieß sie noch gleich? Lynn Walsh, halt von der SPJ, inzwischen glaube ich sogar die Chefin irgendwie, die gesagt hat, der Gawker ist eigentlich nicht wirklich Journalismus. Und also ich als Journalist würde Gawker als Quelle nicht empfehlen oder nicht selber einsetzen. Ne? Und sie kennt auch niemanden, der das einsetzt, so ungefähr. Also auf dem Niveau sehen echte Journalisten Gawker und nicht wie Frau Brodnik. Ja, das wär's eigentlich zu Frau Brodnik. War ja auch. Aber diese Woche, das könnte man vielleicht noch sagen, sie hatte sich, glaube ich, irgendwie darüber aufgeregt, dass die Trolle sie gefunden haben oder so. Haben wir das für morgen, oder? Ja, ich weiß nicht, jemand, der Gorkor als Positivbeispiel einfach nur erwähnt, der hat es verdient. Egal, was ihm passiert. Ich keine Ahnung. Das ist, ich kann das einfach nicht begreifen, wie jemand einfach Gorkor in einem positiven Licht zeigen kann. Das ist alles, was im Internet falsch ist und falsch schief läuft, alles, womit der Journalismus zu kämpfen hat, alles, was an Toxi an einfach an Gift und Galle im Netz hin und her geworfen wird, hat was mit Gawker zu tun. Also mit Firmen wie Gawker und natürlich mit Gawker selber, weil sie mit Abstand eine von den gammligsten Firmen waren, die es je gegeben hat, in journalistischer Art und Weise, wie sie die, wie, ich meine, was der Vizechef meinte, dass er ein Sexvideo von einem Kinderstar nur dann nicht veröffentlichen würde, wenn das Kind unter 4 Jahren alt ist. Also, weißt du, das sind so Aussagen von Gorgor. What the fuck? Ja, das hat er im Gerichtssaal mit gesagt, wo sie wegen dem Sexvideo von einem Wrestler dran gekommen sind. Also, keine Ahnung. Das ist einfach nur übelste Boulevardgülle. Ich, keine Ahnung, Republika. Intellektueller Krebs in Deutschland. Ja, Ja, aber das so ist gefährlich gut. kann die Republika ja eigentlich nicht sein, weil wenn die alle auf dem Niveau Vorträge halten, ist es ein Kindergarten, ist es ein Ringelpiez mit Anfassen, alle singen im Chor und am Ende freuen sie sich alle. Ja, Das ja ist gut, das, aber was dann da werden passiert. ja dann, da, weißt du, durch solche Vorträge werden dann aber da wieder die Leute gebrieft, die dann diese Scheiße wieder im Internet Fake News-mäßig verbreiten, weißt du? Ja, Ja. oder halt Artikel für große Zeitungen schreiben. Also die Medien multiplizieren das, was die Republika macht, dann zu was, was Ja. der Gesellschaft schadet. Und die jungen Wenn die Leute in den sich in das. Parteien halt auch, ne? Also die jungen Leute in den Parteien sind halt auch sehr netzaffin halt und diese Republika, das ist halt ein Riesenvorbild von vielen Leuten. Aber ich meine, wir zeigen ja auch nicht die Jahresversammlung des Kleintierzüchtervereins oder irgend sowas, ne? In jeder Tagesschau und in den Kulturteilen der Zeitungen. Warum also den Verein? Warum ist das auf einmal so? Warum haben die so viel Einfluss? Warum wird so viel geglaubt von dem auch? Warum gehen da echte Journalisten hin und kommen dann zurück und können einen Artikel darüber schreiben, ohne dabei zu lachen? Ne? Weil ich meine, das Niveau von Frau Brodnik, tut mir leid, das war unterirdisch. Ja, also ich fand auf jeden Fall den ganzen Vortrag sehr unterhaltsam, diesen Bogen, den sie aufgebaut hat von Memes aus 8chan, ja, die Leute beeinflussen, Donald Trump zu wählen, ja, zu der Bekämpfung eben dieser Memes mit eigenen Memes. Also, das ist schon sehr irrsinnig, das Ganze, muss ich ehrlich sagen, ja. Na gut. Ja. Okay, also Ja. in diesem Sinne, lasst Gehabt euch von euch Memes nicht wohl. zu Rechtspopulisten machen. Ja. Genau. Genau. Besucht nicht 8chan, das ist eine furchtbare Seite. Und Genau. kauft das Buch Genau. von der Brodnik. Die Frau hat's drauf. Geht immer auf Ja. Was Wirklich so sieht. lieb. Hört euch wichtige Genau. Nachrichten an bei Was sieht und bei Weiß und so. 23 Dinge, die Ja. Frau Brodnik an der Welt gar überhaupt nicht mag. Das ist mein Checkt Lieblingskapitel. eure Fakten, bevor sie euch checken. Und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Bis Tschö mit morgen. Ö. Ciao.